Fang mal an. Ajo. Gut. Grüß Gott, grüß Gott. Einen wunderschönen guten Tag, es ist der Abend vor Vatertag und die Stammtischrunde hat sich in trauter Männlichkeit vereint, um den dritten Podcast in diesem Jahr, glaube ich, zu veröffentlichen. Yay. Den zweieinhalbsten. Der Kai ist dabei, Servus. Der Joe ist dabei. Hi. Und liest gerade eine Kinderbibel. Kinderbibel, ja. Jawohl. Zachäus. Genau, und ich bin dabei. Ich bin der Besitzer dieser Kinderbibel, beziehungsweise meine jüngste Tochter. Die diese Bibel von der katholischen Kirche bekommen hat. So wie es muss. Die Schweine. Was fällt Ihnen ein? Wisst ihr, was heute auch noch ist? Heute ist World Star Wars Day. May the Fourth be with you. Ja, du hast recht. Ja? Also von daher nicht nur the day before Father Day, sondern auch Star Wars Day. Ich habe den neuen ja immer noch nicht gesehen. Echt nicht? Nee, ich warte immer, ich gehe ja nicht ins Kino, insofern muss ich warten, bis ich den... Der ist jetzt draußen, ich hab mir vorletzte Woche gekauft. Ja. Naja, dann kann ich mir den mal streamen. Und wie, du kaufst dir noch Filme? Eigentlich nicht mehr. Außer die du sammeln willst. Ja gut, das macht ja Sinn. Ich habe die nicht ich habe das jetzt mittlerweile auch aufgegeben, die auf Blu-ray oder so zu kaufen, ich habe die jetzt bei iTunes gekauft, aber zum Beispiel die, was habe ich denn jetzt, ja, den habe ich gekauft, der vorher, ich glaube das letzte Mal irgendwie, Herr der Ringe Extended Edition, nee. Hobbit Extended Edition gekauft, aber ansonsten eigentlich auch nicht, nee. Ja, aber ich habe eigentlich auch kein, ich habe aber James Bond, diese komische 50 Jahre, nee, weiß ich nicht. Ja. 50 Jahre Edition. Ich glaube 50 Jahre war das. Die habe ich mir dann schon gekauft. Irgendwie auf DVD oder Blu-ray? Blu-ray, oder? Ja. Das fand ich dann schon irgendwie geil. Das wollte ich dann haben. Ja, ganz ehrlich, ich habe ja gar keinen DVD-Player mehr. Ich habe eine PlayStation 3 und ich glaube, die war seit 2 Jahren nicht mehr an, ja. Also, so viel zu dem Thema, ja. Und aus welchem Grund verkaufst du die nicht? So, nichts mehr wert, das alte Zeug. Was will ich denn damit? So, steigen wir mal direkt ein. Boah, das riecht gut. Ja. Was ist es denn? Wir trinken von Hoppepreu das Vogelwut. Vogelwut. Und da auch gleich ein Tipp. IPA. Können wir ja verlinken vielleicht im Bayerischen Rundfunk, beziehungsweise ja, im Bayerischen Rundfunk, im Bayerischen Fernsehen, war vor knapp 3 Wochen, hör Jens, war eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Doku. Ich glaube, also die ist auf jeden Fall in der Mediathek. Eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gute Doku. In der Mediathek eine sehr gute Doku zum Thema Bier in Bayern. Unter anderem auch, natürlich ging es auch um Craft Beer. Und da war der junge Mann hier, der... Ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Dietmar Hoppegarten. Heißt er so, Dietmar Hoppegarten? Nee. Keine Ahnung. Nee, wie heißt er denn? Ich weiß es, kommt es gar nicht drauf. Also auf jeden Fall hier der Kollege, der Hoppepreu macht, war da auch Hausgemacht dabei. Steht drauf. Also genau. Das ist was Kleines. Ja, das ist ein Gypsy Brewer. Also ich glaube, jetzt fängt er aber an, dass er seine eigene Brauerei jetzt gerade aufmacht oder sein eigenes Brau-Equipment hat. Ansonsten hat er immer daheim in der Küche so lange rumgetüftelt, bis der Geschmack so war, wie er wollte. Und dann ist er mit dem Rezept zu einer Brauerei, wo er sich einmieten konnte und hat das dann gebraut. Ja. Und wir trinken, das ist ein IPA. Ich kann nur leider wahrscheinlich heute nicht wirklich das genießen. Ich habe die Nase so zu. Ja, riecht's gut? Kannst du nicht sagen? Ja, riecht jetzt so. Jens, bist du nasefrei? Ja, ich bin zwar so ein bisschen im Rachen ungeschmeidig, aber nasefrei Nase voll dabei. Ist easy. Also Prost. Es riecht saugut. Ja. Ich riech gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe mich da extrem drauf gefreut. Lieblich. Dafür, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt heute nicht repräsentativ, weil ich nicht wirklich schmecke. Das Ding hat 48 IBU. Das müsste eigentlich mega bitter sein. Ist aber überhaupt nicht. Wie viel? 48. Na, aber 48 IBU ist jetzt nicht die Bitternis. Das ist schon ganz ordentlich. Nein. Das ist schon, hier, der Drunken Sailor hat doch irgendwie schon 60. Aber jetzt mal ehrlich, wir haben ja noch ein Giesinger als Schüttbier hier nebenbei. Ja. Und das ist jetzt auch nicht viel, fast nicht anders irgendwie. Viel Unterschied. Es ist ein bisschen süßer natürlich, aber es hat von der Hopfennote ist es ähnlich. Wie gesagt, ich mag ja die Giesinger Hopfen. nicht. Bier, doch, ich mag die voll, ja. Ach so, sagst du. Ach so, der Jens war. Der Jens war das, der das nicht mag. Jens war es, der ist. Nee, mir sind die zu hopfig. Ja, ich mag die total gerne und gerade, dass die so hopfig sind. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Doku fand ich persönlich extrem gut. Gut gemacht, hat einfach, war, konnte man sich gut anschauen. Ja, und vor allen Dingen war sie nicht so langweilig wie diese typischen dritten ARD-Rundfunkanstalten Dokus, ja, die ist irgendwie, weiß ich nicht, für mich immer so ein Anschein von, da liegt noch 10 Zentimeter Staub drauf. Kommt halt immer drauf an, wer es macht, gell? Ja, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall war das irgendwie so, das hat echt auch so, wie das aufgenommen war, auch so die Bildsprache und so, wie das alles gemacht wird, es war einfach, Kameraperspektive und so war richtig gut, ja. Hm. Ja, kommt und, mal drauf an, wer es macht. Und echt informativ, ja, hat man wieder gesehen. Es gibt noch einige Craft-Beer-Brauereien, wo man mal hinfahren könnte. Ja? Die man noch nicht kennt. Kraftler. Gibt es nur Kraftler. Also ich werde ja nächste Woche Dienstag zur Feier meiner zweiten Elternzeit in die USA fliegen. Und in Huntsville, wo ich zuerst bin, gibt es zur gleichen Zeit ein Microbrewing Festival. Boah, wie geil. Jetzt wird der Kai langsam neidisch. Das ist echt geil. Und auch in Minneapolis, wo ich dann eine Woche drauf bin, gibt es eine Myriade an Microbreweries und da wird er Bieren, jetzt einen Schädel kriegen. Bieren, die entdeckt werden. Diverse Male. Ich hätte ja gesagt, bring was mit, aber das ist ja viel zu schwer und das kriegst du ja auch alles durch den Zoll und so, das ist ja alles ein Krampf. Ja. Das ist alles für den Eigenbedarf. So, einmal hier 50 Liter Fässchen. Ja, bitte. Bitte mal verschiffen. Ja. Richtig. Handgepäck. Ja, das ist also wirklich das, was irgendwie hier in München hätte ich jetzt, das meint ihr, da würde sich noch eine Craft Beer Brauerei irgendwie, so, die so eine Bierstube aufmacht, durchsetzen? In also, München? In München? Ja, also ehrlich gesagt finde ich, dass das in der Gastronomie unterrepräsentiert ist. Was das in München? Dass es kleine Hausbrauereien gibt oder das Craft Beer gibt. Beides. Aha. Ich glaube aber, dass hier in München einfach die. Also, wenn du wirklich brauen wollen würdest in nennenswertem Umfang, glaube ich, sind einfach in München die Mieten zu teuer, also die Immobilien zu teuer, ja, als dass du da jetzt dir irgendwie, keine Ahnung, 300 Quadratmeter Gewerbefläche mietest, um dann da eben deswegen deine ist ja Deshalb ist Crew auch rausgegangen Crew, nach Unterschleißheim. Genau, ja. Und selbst da in Unterschleißheim sind sie ja noch im Outback, nämlich zwischen Industriegebiet und See. Ja. Also da, wo wirklich gar nichts ist. Sind die nicht in irgendein altes Gelände da rein? Haben die eigentlich mittlerweile einen Werksverkauf? Ich glaube noch nicht mal das. Weil wir sind da immer beim Tennisspielen, Dienstags. Ach so, abends. Ja, dann müssen also wir mal vorbei. Direkt kieken, nebendran sozusagen. Mhm. Ja, aber also in Restaurants, da muss man schon in die Hipster-Restaurants gehen, um halt eigentlich Craft-Biere zu bekommen, in den Standard etablierten Restaurants ist das noch nicht angekommen in München. Naja, ich glaube, also da kenne ich mich ehrlich gesagt in der Gastronomie nicht so gut aus, aber ich glaube, da sind auch viele Restaurants, haben wahrscheinlich so Exklusivverträge, ne? Ja, du kriegst halt, wenn du halt wenn du ein Lokal aufmachst, kannst du halt von der Brauerei, kannst einen Kredit halt bekommen und nimmst halt dementsprechend von denen dann immer das Bier und ja, die Getränke hektoliterweise ab. Ja, wobei, also es gibt schon so ein paar kleinere Lokalitäten. Ja, ja, schon aber das sind halt, sage ich ja, das sind aber dann halt eher die jungen Hipsterartigen oder wilderen. Ja, hier bei dir um die Ecke in der Amalienpassage oder wie heißt das Red Hot gibt's. Ja gut, klar, das Tap House, das hat ja tausende Biere, ja. Aber sowas, dass du halt, aber die Frage ist halt, wie machen die das in Amerika, in Großstädten? Also zum Beispiel, hatte ich ja letztes Mal erzählt, oder nicht das letzte Mal, also hatte ich ja mal erzählt, als ich da in Santa Barbara war, ist mit Sicherheit jetzt auch nicht gerade das günstigste Pflaster und da waren halt irgendwie in 200 Meter Entfernung sogar vom Strand irgendwie im Radius von einem Kilometer 3 Microbreweries. Ja. Ja, aber das Interessante irgendwie, selbst in diesen... Läden waren jeden Abend bums voll halt, ja. Aber selbst in den USA, in den super teuren Cities, hast du dann immer in irgendeinem dämlichen, uralten Hinterhof hast du so Sweatshops drin und sowas. Die können halt da auch irgendwie... Also offensichtlich ist es in gewissen Teilbereichen, wo du halt wahrscheinlich ein Scheißhaus hast, wo du halt wahrscheinlich AIDS kriegst, wenn du dich draufsetzt, da kannst du halt sowas machen. Und ich glaube, die gehen da halt da auch rein. Und da gibt es halt dann nicht so ein Gesundheitsamt, das halt da überall drauf schaut oder das kommt halt auch nicht. Und deswegen machen die das. Oder da ist halt alles ein bisschen lockerer. Und dieses Crafting-Zeug in den USA, warum das da halt so ein Hype ist oder warum das da so besser läuft, meine Theorie ist ja, das ist wie mit dem Starbucks-Kram. Die hatten halt früher einfach nur scheiß Kaffee und die Leute waren halt heiß drauf. Und wenn du mal was Neues anbietest, dann funktioniert es. Und die hatten halt nur, immer nur halt so Miller und ein Budweiser, war halt einfach fad und es war halt was wässrig. Und wenn du halt dann was bietest, dann will das halt auch jeder haben. Und es gibt halt keine Massenkonkurrenz, die dagegen anstinken kann. Und hier halt hast du halt einfach die Community, die gesättigt ist von den großen Brauereien einfach. Und deswegen hast du da es viel schwieriger anzukämpfen. Deswegen haben sich ja auch bei uns die Starbucks-Sachen und San Francisco-Coffee-Sachen auch nicht so durchgesetzt, weil jeder Italiener, der halt hier schon seit den 70ern ist, macht halt einen Top-Espresso oder einen besseren Kaffee zu einem günstigeren Preis. Ja. Deswegen hast du halt nicht so die den Fläche. Bedarf einfach, auch, dass du da unbedingt hin musst, weil brauche ich nicht. Also ich habe das ja bei mir in der Arbeit. Entweder ich gehe halt irgendwie zu San Francisco Coffee Company oder zu Starbucks in 5 Minuten Fußweg oder ich suche mir halt so eine, was ist das, IO? IO, ja. IO Bar oder was haben wir noch, Segafredo. Mhm. Ja. Da ist für mich die Antwort ganz klar, da kriegst du halt tatsächlich mitten in München ein Espresso für 1,50 Euro. Ja. Ja, und natürlich gehe ich da zum Segafredo und stelle mich da einfach kurz an die Bar, sag hier Espresso, zack, leg das Geld hin, runter damit und fertig, ja. Ja, so läuft's. Und das ist man halt hier auch gewohnt schon. Also das war schon immer so, aber in den USA gab es das halt auch nicht. Ja, sowas gab es in dem Sinne nicht, es sei denn, du warst halt direkt in der Community drin, irgendwie in Little Italy oder sonst irgendwas, aber halt jetzt nicht für die Masse so zugänglich. Die waren halt in den Diners und im Diner gab es halt eine schwarze Brühe, die halt stundenlang vor sich hingeköchelt hat. Ja. Das ist ja kein Kaffee. Und so ist mit dem Bier halt genauso. Ja, und dann hast du es hier in Deutschland noch nicht mal, dann hast du, sag ich mal, die großen Brauereien, die Fernsehbiere, die, sag ich mal, meiner Meinung nach sich jetzt auch nicht so gravierend unterscheiden, wahrscheinlich geschmacklich von so einem Budweiser. Ja. Auch ein ziemlicher Einheitsbrei. Aber du hast ja doch noch sehr, sehr viel kleine Brauereien. Und was sind denn kleine Brauereien anders als Craftbiere? Ja. Also, und selbst allein, wenn du jetzt noch die Unterscheidung machst, dann hast du halt Altbiere, Pilsener, dann hast du halt Weißbiere und sowas. Also da kannst du halt schon viele oder halt mehr Geschmacksvielfalt rausziehen und bedienst halt auch einfach einen größeren Markt und die Leute können halt mehr damit anfangen. Deswegen ist halt dieses Mega-Craftige halt bei uns halt nicht so der riesige Bedarf. Ja, wobei ich glaube, dass das Thema... Also, dass da noch kein Ende in Sicht ist. Ich glaube, das wird noch das zulegen, Das mit Sicherheit. Also, wenn ich jetzt, allein das ist total inflationär. Also, so gefühlt habe ich irgendwie in den letzten 6 Wochen jede Woche irgendwie entweder zu dem Thema bei SZ online oder bei Spiegel oder bei der Zeit oder wo auch immer, war irgendwie gefühlt jede Woche in irgendeiner großen Newsseite war irgendwie ein Artikel über Craft Beer, ja. Mhm. Und warum das jetzt der neue heiße Scheiß ist, ja. Heiße Craft-Biere. Die Stone Brewing Company, aus deiner Umgebung. Die Stone Brewing Company, die finde ich ja super, aus den USA, da aus Kalifornien. Die haben jetzt in Berlin. Berlin sind die jetzt, ja. Habe ich auch gesehen bei Holgi. Ja, also das. Womit wir beim Thema wären. Holgi. Ich bin schockiert. Ich weiß schon, jetzt was kommt, ja. Ich weiß nichts. Ich habe nämlich keine Ahnung vom Ablaufplan. Der Sellout in der Podcast-Szene. Es gibt keinen Ablaufplan. Ich hab mal versucht, einen zusammenzustöpseln, aber ich hatte irgendwie dann auch keine Themen. War scheiße schwer und dann habe ich schon einfach gesagt, wir labern einfach drauf los. Jo, genau. Das ist immer am besten. Ne? Jetzt pass auf. Also. Ist ja auch der Stamm. Ober. Also. Achso, ja. Entschuldigung. Grundthese. Das Internet verplattformisiert. Gott, das ist ja keine. Das kennen wir ja alle. Keine, ja? These, das so. Ist ja Fakt. Alle sind auf Facebook, Instagram, WhatsApp, Schagalaga. Alles kauft Twitter. Bei Amazon oder alles bei eBay. Bei Amazon. Es gibt eigentlich keine. Also das dezentrale Internet ist nicht mehr. Ja. Und hält jetzt auch bei Podcasts ein. Mhm. Also diese Entwicklung hält Einzug, ja. Mhm. Böhmermann mit Sanft und Sorgfältig exklusiv bei Spotify. Ja. Hier die Holgi und die Kada exklusiv auf Audible. Ja, aber das ist ganz ehrlich, da haben wir ja schon auf Twitter hin und her geschrieben. Kriegen das die ist schon Deals, ewig so. Oder was? Das ist schon ewig so. Ich habe die schon seit einem Jahr bei mir in meine Audible-Bibliothek. Kommt jede Woche eine neue Folge. Also, dass die bei Audible sind, schon ewig. Das ist schon ewige Zeit, ne? Ja gut, aber ich meine, was erwartest du? Medien, Was mich einfach, also als Podcaster, ja, finde ich das jetzt alles nicht so wild. Aber als Hörer, seit einem Jahr, du Hans Wurst. Na, ich habe dir ja voll gelöscht, du Hans Wurst, ja. Da ist noch viel mehr. Jetzt halt aber hier. Naja, ist ja auch egal. Also als Hörer finde ich das einfach brutal scheiße, dass ich mich irgendwie bei Audible anmelden muss, um einen bestimmten Podcast zu hören. Oder bei Spotify Kunde werden muss, um irgendwie das, was ich vorher irgendwie noch cool als Podcast von Radio 1 gehört habe, wo ich schön meine Radiogebühren für bezahlt habe, meine GZ-Gebühren. Ja, aber das Problem an der Sache ist natürlich, wenn du halt jetzt der Ersteller dieses Medieninhaltes bist, dann bist du ja auf irgendwelche Einnahmen angewiesen. Genau. Die YouTuber haben es da einfach, weil wenn du genügend Reichweite kriegst, dann kriegst du schon was ab vom Kuchen. Ja. Aber wenn du einen Podcast machst, iTunes gibt dir keinen Cent ab, wenn du halt 800 Millionen Mal gedownloadet wirst. Also was machen die natürlich? Machen halt einen Exklusivvertrag mit Spotify, weil Spotify nimmt Geld ein und sagt, macht das bei uns, wir wissen, ihr kommt gut an, die Leute kommen dann zu uns und ihr kriegt davon was. Also machen die natürlich ganz klar den Schulterschluss und sagen, bin ich dabei. Also der wundert mich jetzt nicht. Für mich, wir müssen meiner Meinung nach so ein bisschen differenzieren zwischen einem Podcast oder einer Radiosendung, wie jetzt hier Sanft und Sorgfältig vom Jan Böhmermann und Olli Schulz, die ja hauptberuflich irgendwie was mit Medien machen, wie man so schön sagt. Also, die sind ja darauf angewiesen, dass sie Kneten kriegen. Ja, wobei ich würde jetzt mal behaupten, dass weder der Olli Schulz noch der Jan Böhmermann, dass die davor mit der Radiosendung allein ihr Dasein bestreiten konnten. Also das, bevor das jetzt gekommen ist. Aber so. Geld gekriegt haben sie trotzdem. Ja, ja, ja, ja. Ich bin da, prinzipiell bin ich da komplett bei dir. Aber sage ich mal, da ist ja für mich eher die Frage, ich glaube nicht, also gut, das weiß man nicht, aber ich nehme mal eher an, dass die einen Deal haben mit Spotify, wo die einfach einen festen monatliche Gage bekommen. Also ich glaube jetzt nicht, also kommt drauf an, nicht, ja. Wie attraktiv, wie sie da jetzt gepokert haben oder was. Natürlich. Du meinst eine feste monatliche Gage? Oder? Absolut, ja. Sie werden da richtig Kasse machen. Ja, ja, aber vielleicht ist es ja, ja sogar weißt attraktiver, du nicht, wenn kommt, die sagen, eben, machen ja wir pro Stream, ja? Ja, ja. Vielleicht sagen ja, sie, ja, gib mir die Hälfte wenn vom das geiler Umsatz ist, oder sowas. Ja. Naja, wenn du Pech hast, verlierst du dadurch sogar. Na, du weißt doch, was du als Künstler bei Spotify pro Playcount bekommst, nämlich irgendwie ein Millionstel Cent oder so ungefähr. Ja, das ist richtig, aber du kannst es natürlich im Endeffekt dann auch aushandeln, wenn du halt Taylor Swift bist und sagst, ich wenn mach du, da nicht ja, mit, es wenn sei du denn, du zahlst mir irgendwie pro Ding 5%. Die Frage ist doch, warum gehen die von einem öffentlich-rechtlich bezahlten 2 Stunden pro Woche, wir zahlen euch irgendwie, mein Gott, was werden die bekommen haben? Die werden kein Tausender die Folge bekommen haben. Kein Nein, ich, also ich würde sagen, pro Monat lass es 4.000 Euro. Gut, aber ich glaube nicht. Ja. Zusammen vielleicht. Oder vielleicht die, noch nicht. Na, mehr. Nee. Glaube ich nicht. Ey, das ist die erfolgreichste Radiosendung. Ja, genau. Aber die ist es jetzt erst geworden. Und wahrscheinlich wollen sie mal ein bisschen mehr haben. Oder haben naja, die gesagt, können wir uns nicht leisten? Naja, die Frage das ist. Das glaube ich nicht. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ey, wenn du so Gagen siehst, wenn das immer mal, ja, ist ja mal wieder, immer mal, kommen doch alle Jubeljahre mal bei der Bild-Zeitung oder sonst irgendwas. Das verdienen die Deutschen, brr. Und dann hast du dann so Fußball, dann hast du, und da hast du öfters auch mal so ZDF-Heute-Moderator oder hier so ein ja. Putzi, der so plus minus moderiert oder sowas. Da war ich echt überrascht. Der so ein ZDF-Moderator, der nimmt irgendwie so, also so ein kleinerer, nicht jetzt das Heute-Journal, nicht Klaus Kleber oder sowas, aber ja. Hier so ein, den kennt man auch vom Sehen, der Name fällt mir nicht ein, irgendwie 7.500 Euro im Monat. Brutto. So, und ja, ist doch in Ordnung. Ja, aber dann kriegt doch nicht ein Jan Böhmermann und Olli Schulz beim Öffentlich-Rechtlichen, dann müsst ihr überlegen, was ein normaler Radiomoderator verdient. Wenn ein ZDF-Fernsehmensch schon nur 7.500 Euro im Monat verdient, wird vielleicht so ein normaler Radiomoderator vielleicht nochmal ein Stück weniger bekommen, gehe ich mal von aus. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein großes Stück weniger ist. Ja, dann lass es auf dem gleichen Niveau sein, aber die müssen dafür in der Woche halt, keine Ahnung, fünfmal die Woche vorm Radio sitzen. Aber die Frage, genau, und die kriegen ist das halt für 8 Stunden in der Woche. Genau. Aber ist es jetzt nicht, ist jetzt die Frage wirklich, also, ist die Frage wirklich, es ging ums Geld oder war es eine politische Sache, dass sie nicht auch hinterher abgesetzt wurden? Weil die wurden nicht abgesetzt. Ja, gut, das, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da hat ja Radio 1 schon Stellung bezogen zu. Der Radiochef hat ja gesagt, die wollten. Das war schon lange in der Pipeline, bevor das überhaupt jetzt mit dem Böhmermann passiert ist. Na gut. Meinst du wirklich? Ja. Ich dachte, das ist jetzt im Zuge dessen die halt im politischen System für das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch fürs Radio dann nicht mehr. Ich weiß, Radio 1 ist ja gar nicht öffentlich-rechtlich. Das ist RBB, okay. Ja. Aber die Jugendwelle des RBB. Nee, die Jugendwelle ist es nicht. Fritz ist die Jugendwelle vom RBB. Du hast recht. Radio 1 ist irgendwas nur für Erwachsene. Die Mittelalterwelle. Aber egal, auf jeden Fall XXX Adult Entertainment das RBB gab es im Nachgang halt ein Interview mit dem Chef von Radio 1 und der hat ganz klar gesagt, dass er es sehr traurig findet, dass sie weggehen. Aber der Wichser wollte sie kneten. Und dass das nichts mit der Schmähkritik zu tun hatte, sondern dass das halt andere Gründe hatte. Ja, also ich finde es irgendwie auch schade, aber liegt ja auf der Hand. Aber ich kann es irgendwie verstehen. Also ich finde den, um da jetzt nochmal kurz zurückzukommen, was du eben sagtest. Also ich glaube halt, dass, warum kommt es zu einer Plattformisierung? Ich glaube halt, dass es noch viel wichtiger ist, dass man irgendwie Bezahlmodelle für Leute entwickelt, die halt wirklich hauptberuflich Podcaster sind, aber die sonst nicht in den traditionellen Medien stattfinden und dort keinen Beruf haben, sondern die wirklich rein vom Podcasting leben, die aber nicht im Radio vorkommen, sondern die sich einfach da irgendwie einen Dasein schaffen wollen, ja. Also sei das jetzt in Bits und so, der Timo macht das über Plus-Abo. Und der kann davon leben. Ich weiß jetzt nicht, ob davon hier die anderen drei Jungs, die haben ja alle noch andere Berufe, ja. Der FSCK-Log, ja, der macht noch bei Heise was, der iPhone-Blog, der Alex, der lebt von seinem iPhone-Blog, ja, und verdient da, glaube ich, auch ganz gutes Geld mit. Und der Basti, der ist ja noch nebenbei, hat er ja noch seine eigene Bude da, so Programmierung und so ein Gedöns, Software macht er ja. Aber der Timo lebt ja nur von dem Ding, ja, und kann da, glaube ich, ganz gut von leben, so. Der ist aber auch meiner Meinung nach einer der wenigen, der das kann. So, dann hast du noch einen Tim Ritloff. Mhm. Wie macht der das eigentlich? Wie verdient die Geld? Flatter, Spenden, ja. Auftragsproduktion. Ja, so. Aber der lebt auch, also wahrscheinlich von Flatter und Spenden alleine könnte er, weiß ich nicht, ob der ohne die Auftragsproduktion leben könnte. Wahrscheinlich nicht. Wenn du halt genügend Reichweite hast. Wahrscheinlich auch nicht als irgendwie so Einzelverdiener in einem Haushalt, ja. Ja, so. Ich glaube, der ist irgendwie mit einer Professorin verhaltet. Ja, stimmt, die ist ja damals auch noch für ein Auslandssemester nach UK, ja. So, dann hast du den Holgi, der hat auch immer noch nebenher was anderes gemacht, weiß ich jetzt gar nicht, hab's länger nicht gehört. Ein bisschen gedealt und so. Nee, der hat auch Radio immer noch gemacht. Yeah. Das war ja nicht. Muss ja irgendwie über die Runden kommen. So, und dann hast du jetzt als neuestes Modell jetzt hier 4000 Hertz, die das auch mehr oder weniger auch beruflich machen, ja. Der Nikolaus Seemark und Co. Ja, und die machen halt auch Werbung. Ja. So, die sind ja auch nach Modell USA auch häufig von Audible gesponsert und so. Ja. So, und dann ist sie werden aber lustigerweise auf Soundcloud gehostet, ja. Ja, jetzt nicht mehr, ja. Das ist ja aber RSS-Feed Werbung, abgeschaltet worden aber bei Soundcloud und so, ja. Aber Werbung ist ja klassisch. Doch, aber ich glaube, das ist jetzt halt zum Abrufen total ein Krampf, ja. Werbung ist ja klassisch. Und entscheidend ist ja, wenn du eine Plattform hast, die Werbung für dich macht, wie YouTube zum Beispiel, dann kriegst du die Kneten davon ab. Wenn es diese Plattform wie beim Podcasting nicht gibt, dann machst du es selber und hast halt den Aufwand noch mit dazu. Also das Problem, was das Podcasting ja hat, ist, dass es nie eine Plattform gab, die grundsätzlich auf Monetarisierung ausgelegt war. Richtig, genau. Das ist ein Problem für die Leute, die das hauptberuflich machen wollen. Die wirklich mit ihrem Podcast oder ihrem sozusagen generischen Projekt, über das sie podcasten, wenn sie mit dem Geld machen wollen. Ja. Das sehe ich ein, das ist ein Problem, wenn man damit wirklich sein Leben bestreiten will. Ja. Ja? Und ich kann das dann auch verstehen, dass dann, wie gesagt, aus der Produzentensicht kann ich das total verstehen, dass die Leute dann sagen, ja, okay, dann schließe ich mich irgendwie einem Spotify an oder ich suche mir sozusagen irgendeinen Business Case, der halt funktioniert, damit ich meine Miete zahlen kann und meine Familie ernähren kann oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz, als Konsument ärgert mich das einfach. Ja? Ja, aber das ist halt wie, wenn du sagst, hey, tanz für mich, ich gebe dir kein Geld dafür, so ungefähr. Also wenn du irgendwas, weißt du? Also ja, Entschuldigung, aber ich gehöre aber zu den Konsumenten. Jeder Podcast, den ich regelmäßig höre, bekommt von mir 5 € monatlich. Genau aus diesem Grund. Ja, aber dann gibt es nicht genügend Leute, die das genauso machen wie du, ja. Und den Vorwurf kann ich, also ich kann da den Leuten raus keinen Vorwurf machen, ja. Ich glaube, dass. Nein, sag ich ja. Weil dann müsstest du ja auch sagen, keinen Vorwurf machen. Du darfst, ja? du darfst Fußballrechte nicht verkaufen, weil ich will ja Fußball sehen, aber ich muss mir da dieses dämlich 60 € Sky-Paket kaufen. Ja, ich meine, da gibt es ja auch die Kritik, ja, von allen Seiten. Ja gut, aber ich meine, deswegen verdienen die halt 20 Millionen im Jahr, weil das halt so attraktiv ist. Ich finde es halt interessant, was das halt dann auch für diese Podcasting-Szene so, wie das halt ausstrahlt, ja. Also, dass du wirklich dann dieses Profigeschäft plötzlich hast, ja, und die Amateure. Ja. Und ich glaube, dass sich das sozusagen wirklich komplett teilen wird. Natürlich wird es da von unten die Leute geben, die dann so hochwertige Sachen produzieren. Und dann vielleicht irgendwann aufsteigen. Ja. Das Interessante, was ich aber zum Beispiel finde, ist, wenn ich mir zum Beispiel diese 4000 Hertz Sachen anhöre, für mich ist da kein großer Unterschied mehr zu einem Radiostück. Nö, das ist ja auch der Anspruch, den die haben. Ja, das finde ich aber total lustig, weil ehrlich gesagt, da ist dann für mich dieser ganze... Alles, was für mich Podcast ausmacht, also diese Nähe zum Produzenten, ist plötzlich weg. Ja, das ist ein Reportageformat letztlich. Richtig, genau. Ja. Aber es ist ja auch eine Weiterentwicklung. Und damit ist das für mich des Radios generell, weil das Radio ist ja ähnlich problematisch behaftet wie das Fernsehen, dass es halt linear ist. Und das ist halt irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, ich glaube. Und insofern kannst du Radio. Podcast als neues Radio sehen, so wie Streaming halt neues Fernsehen ist. Ja, aber das ist es ja schon lange. Also das waren ja mit... Ja, also aber zumindest das muss ja erst mal ankommen. Aber ich glaube, was der Jens meint, also eine der ersten Formate, die dann, und das sind ja immer noch, wenn du dir die iTunes-Charts anschaust, eigentlich immer noch dominieren die Top 100, sind eigentlich klassische Radioformate, die einfach noch als Podcast veröffentlicht werden. Und ich selbst höre auch viele Podcasts in Anführungszeichen, die eigentlich Radioformate sind, sei es Zeitzeichen, sei es Radiowissen oder sonstiges. Und ich höre sowas eigentlich gerne, aber das hat halt nichts eigentlich mit dem zu tun, was wir jetzt hier machen. Ja, das ist natürlich was anderes. Und das ist halt immer so der Anspruch, den man hat. Und ich glaube, das war aber auch gerade der Anspruch von den 4000 Hertz-Jungs. Das sind ja fast alles Radiomacher, dass sie sagen, hey, Podcast ist ein geiles Format, so zur Publikation und so, aber wir haben da schon den gleichen Anspruch, den auch ein Radiosender an uns hätte. Ja, aber das, also was du ja jetzt gerade sagst, widerspricht sich ja. Du sagst ja, Podcast ist ein geiles Format, die Radio. Nein, Podcast, die Art und Weise. Das ist eine geile Distribution. Genau, ist ein guter Distributionskanal, ja. Ja, weil das ist doch, aber das. Und ich habe keinen Redakteur, der mir da reinquatscht. Ich finde, also ich sag dir mal was, für mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen so eine Anmutung von, wir strahlen YouTube-Videos in der ARD aus. Ja, das wollen wir eigentlich machen. Was, 4000 Hertz? Naja, 4000 Hertz sagt im Grunde genommen, wir machen Podcasts in Radioqualität. Ja. Das ist so ein bisschen wie, ich mache mein 7 Minuten YouTube-Video und hoffe darauf, dass ich es im Rundfunk ausstrahle. Naja, eigentlich ist es andersrum. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es andersrum. Eigentlich ist es so ein bisschen wie das heute Journal, gibt es jetzt auch auf YouTube. Genau. Ja. So, ja. Okay, das ist wiederum gar nicht schlimm. Aber das ist doch. Damn it! Ja. Aber das ist doch grundsätzlich alles in Ordnung. Das, was dich ja eigentlich nur stört, ist, dass es sich die Leute auf diversen Plattformen jetzt verteilen. Und das ist nicht wie bei YouTube, da habe ich alles, da tummelt sich alles. Da kann ich meine Katze filmen, wie sie auf den Boden kotzt und das schauen Leute an. Juhu. Und ich habe halt mega professionelle Leute wie den PewDiePie, der halt damit Unsummen an Geld verdient. Das, PewDiePie halt, kennst du den nicht? Who the fuck is PewDiePie? Der hat am meisten Abonnenten, ich glaube 60 Millionen. Ich dachte, der Kronk ist der... Ja, in Deutschland vielleicht. Aber der ist, insgesamt ist das der größte YouTuber. Was macht der PewDiePie? Nur Quatsch. Der hat mit Let's Play angefangen und jetzt macht er halt nur noch Blödsinn mit seiner Freundin und Scheiß drauf und was auch immer. Wie auch immer, aber das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, der kommt aus Schweden, oder? Ja, das sind Schwede. Du kannst halt, zum einen kannst du halt den totalen Rotz dort, jeder kann da den Rotz machen, oder du kannst halt Journalismus auch machen. Du kannst alles machen und alles passiert auf einer Plattform. Und das bedeutet, ich als Konsument habe die Möglichkeit, den Amateur zu sehen, aber auch den Profi. Und das kannst du ja jetzt dann, wenn sich der Podcast auf einmal so ins Universum entwickelt, nicht mehr machen, weil dann brauchst du entweder Zugang zu diversen Plattformen, was ich ja eigentlich als Konsument immer schlecht finde. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Ich habe ja keine Lust, mich mehrfach irgendwo anzumelden. Ich will mich nicht beim verfickten Audible anmelden. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, aber der große... Ja, aber ich will ja auch nicht drei verschiedene Streaming-Dienste. Ja, ich habe mich für Apple Music entschieden, nicht für Spotify. Ich auch. Aber das ist genau der Punkt. Und das willst du denn? Aber ich habe ja Spotify, habe ich ja immer noch einen kostenlosen Account. Ich weiß halt nicht, ob die dafür jetzt Kohle nehmen. Ja, das steht ja noch gar nicht fest. Vielleicht kannst du ja umsonst hören. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das umsonst hören kann. Aber der Punkt halt einfach, den du jetzt bringst, Joe. Also meiner Meinung nach hinkt das nicht, sondern der Unterschied für Podcasts ist ja im Vergleich zu YouTube und zu Videos bei den Podcasts hast du eben keine generelle Plattform. Ja. Und dadurch hat halt jeder seine Hoheit und du kannst, natürlich ist irgendwie, jeder, der mal mit Podcasting anfängt, sieht erstmal zu, dass er irgendwie bei iTunes gelistet ist. Also iTunes ist die Plattform erstmal. Aber du kannst natürlich dir auch Apps installieren und kannst dir den Feed halt auch einfach irgendwie anders holen. Aber iTunes ist erstmal die Plattform für Podcasts. Aber das ist ja auch ein Thema, wo eigentlich die Podcasting-Szene seit Jahren drüber diskutiert. Es gibt gar kein so ein richtiges Podcast-Verzeichnis außer iTunes. Also wo du überhaupt mal, wenn du jetzt sagst, mich interessieren jetzt Podcasts zum Thema Bier. Ja, okay, du kannst bei iTunes gucken, dann hört es aber auch auf. Dann gibt es so ein paar Versuche, wie hier die Hörsuppe oder sowas, wo sich irgendwie eine Ein-Mann-Show versucht einfach so ein Podcast-Verzeichnis irgendwie hinzubekommen. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Problem, dass es eben keine richtige Plattform gibt und iTunes, da ist es zwar, aber ist es halt so ein bisschen, aber das Schöne daran ist halt, dass es auch keine Plattform gibt, die irgendwie eine Macht hat. Ja, also so ist halt klar. So Wildwuchs, also du hast die Vorteile und die Nachteile. Du hast, dadurch erreichst du nicht so eine Masse, weil es irgendwie immer noch schwierig ist. Erinnere dich letzten Sonntag, Jens, oder Samstag. Wir waren im Biergarten. Meine Eltern waren zu Besuch. Die waren eine Woche Urlaub mal am Starnberger See. Und dann waren wir mittags im Biergarten, im Englischen Garten. Und ich hatte mit Jens gesprochen und gesagt, komm doch mal mit der Isabel vorbei, dann sehen meine Eltern mal die Isabel. So. Und kam Jens vorbei. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen. Und dann kamen wir auch irgendwie aufs Podcasting aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, warum, wie das kam. Und dann sagt meine Mutter, ja, wie geht denn das jetzt? Wo kann man euch denn hören? Und so, und wenn ich jetzt gesagt habe, ey, geh einfach mal auf YouTube und gib mal der Stammtisch ein. Okay, das hättest du wahrscheinlich noch irgendwie hinbekommen. Also nicht, dass meine Mutter regelmäßig YouTube konsumiert. Aber tu dir mal die Podcasting-App öffnen und tu mal den Feed abonnieren und sowas. Nee. Game over, ja? Und das ist halt so der Charme und gleichzeitig die Krux an dieser ganzen Podcasting-Geschichte, dass du so Wildwuchs hast und dadurch halt auch halt das noch nicht so kommerzialisiert ist, aber das führt halt auch dazu, dass dann Leute, die das professionell machen wollen, kein Geld damit verdienen so richtig. Und dass du halt meiner Meinung nach mit so einer... Zum Glück machen wir das nicht professionell. Wir machen das hochprofessionell, wir nehmen nur kein Geld dafür. Ach so. Das ist der Unterschied. Dann habe ich das hier falsch verstanden. Ja. Rolle. Ich wollte eigentlich Geld nehmen, aber es nicht professionell. Dafür einfach irgendeinen Scheiß erzählen. Ja. So wie auf YouTube das alle machen. Ja, aber das ist halt der Punkt. Also, du hast halt bei YouTube hast halt so eine Schwemme an Scheißdreck, ja. Für was willst du denn eigentlich Geld nehmen? Für was? Ja, für, dass du dir hier Bier in die. Ja, natürlich. Wie machen das denn andere? Ich meine, die nehmen auch Geld dafür und machen und bieten relativ wenig. Außer, dass sie halt. Das ist eine infame Unterstellung. Außer, dass sie halt sympathisch wirken. Wirken. In ihrem Wirken. Ja, also man kann jetzt auch nicht, also das ist doch das typische Problem eines Promis, die meistens können sie recht wenig, sind aber sympathisch und deswegen verdienen sie Geld. Oder gibt es Prominente, die wirklich Na, ich finde schon, dass jetzt irgendwie Expertisen haben. Vielleicht nicht Expertisen, aber halt gewisse Art zu unterhalten, ja. Das also ich finde schon, dass das eine Fähigkeit ist. Ja, aber das nenne ich halt sympathisch sein. Weil sobald du sympathisch bist, bist du schon fast schon unterhaltsam. Weil du ja, ich finde, man braucht irgendwie so ein bisschen Timing-Gefühl. Und ich finde schon, dass da auch eine Menge Handwerk dabei ist. Ja. Also wie gesagt, dieses sanft und sorgfältig ist für mich das beste Beispiel dafür, wo man einfach merkt, da sind Profis am Werk, weil die einfach... Die können einfach total mit Geschwindigkeit, mit Inhalten, mit Timing einfach extrem gut arbeiten, ja. Und das kriegen die hin und sind dann einfach, egal um was es für nebensächliche Themen geht, einfach unterhaltsam. Hm. Weil sie einfach Profis sind, weil das ein Handwerk ist, das die gelernt haben. Ja, gut, aber ganz ehrlich, aber der Olli Schulz hat das nicht gelernt. Das sind einfach Naturtalent bis zum gewissen Grad. Ja. Das sind doch die typischen Kaschball einfach. Das ist einfach, das findet man halt gut. Ja, das sind halt einfach Kaschball. Ja, aber deswegen ist es doch nicht weniger wert als. Das sage ich ja nicht, dass es wenig wert ist. Jemand wirklich eine Expertise in einem gewissen Feld. Ich sage ja nicht, dass es wenig wert ist, aber du hast mich ja gefragt, wofür willst du eigentlich Geld? Das klingt ja schon so, du musst ja was können, um Geld zu bekommen. Ja, aber genau, du musst halt. Die können ja eigentlich in dem Sinne jetzt. Doch, die können gut unterhalten. Ja, aber das ist ja der Punkt. Wir auch. Theoretisch musst du wenig können. So, ja, wenn, ja. Also ich habe ehrlich. Im Hinblick auf dem, wie du halt fragst, wofür willst du? Ja. Für gute Unterhaltung. Ja, für was auch immer. Gibt's auch Geld. Kumpelparagraf zählt hier nicht. Kumpel. So, Männers, um jetzt mal hier die heiße Diskussion etwas zu unterbinden. Wir trinken das zweite Bier. Und zwar trinken wir... irgendwas mit Moschen. Von Meschi, hätte ich jetzt eher gesagt. Aus. Von Meschi trinken wir das Trainingslager. Das Label, also das Logo. Dein erstes Trainingslager. Leichter Einstieg in die Welt anspruchsvoller Handwerksbiere. Mehr Malz, mehr Hopfen, mehr Leidenschaft, mehr Geschmack. 5,5%. Ich will nicht leichter Einstieg, ich will quer in die Fresse. 36 IBU. Also. Was sind denn 20 EBC? European Bitterness Consumer. Cox. Ja, was gib mal ein, was Cox. EBC Bier ist. EBC Bier. Und man soll es bei und 12% Stammwürze. Alk. Oder? Was ist das? Die Farbe. Ah, was für eine Farbe ist. Okay. Also, wie viel EBC hat es? 20. 20? 20 ist die EBC-Einheit, die einem English oder einem Extra Special Bitter entspricht. Das heißt, welche Farbe ist es denn? Oh, das grün? Ist es so eine. Gut riechen tut's. Also das riecht eine Mischung mit aus der Braun und. Ich hatte jetzt gerade kurz so ein bisschen Tannenzapfen im. Also ja, ja, Tanne. Ja, ja, ja. Das also ich rieche ja nicht viel, aber hat so ein bisschen. Kurzzeitig war ein bisschen Tanne drin. Also riecht intensiver als das Hoppebräu. Mhm. Ja, wie war denn eigentlich das Hoppebräu, Jens? War das gut? Das war ein extrem gutes Bier, ja. Ja. Mhm. Ich fand's ein bisschen lieblich. Also wie gesagt, vorhin das Giesinger und aber das die hat's vom geschmeckt, Hopfen-Ding. Jens? Ja. So, Prost. Also das Hoppebräu, da könnte ich mich mit betrinken. Hey. Die Caro ist da. Ja. Hallo. Caro, du warst schon lange nicht mehr Gast in unserem Podcast. Mhm. Sie schleicht zur Tür hinein und grinst. Ich hab gedacht, die Tür geht auf einmal. Traut sich nichts Angst. Zu sagen. Siehst du das? Also das schmeckt jetzt aber gefühlt bitterer als das Hoppe, oder? Es schmeckt bitterer, ja. Und es hat eigentlich weniger. Es hat tatsächlich so ein bisschen Hustenbonbon. Aber es schmeckt fast gar nicht hopfig. Oder? Ich schmecke heute nicht so. Das, also ach, das ist alles gut. Ja, der Jens mag es ja ungehopft. Das ist echt gut. Vom Maschsee oder wie? Ich weiß es nicht. Maschi. Also Hopfig, der Hopferie. Nee, das ist die Maschsee-Brauerei, Onkel. Maschsee-Brauerei aus Hannover. Oh, sag mal, ja. Maschsee-Brauerei, okay. Du weißt nicht, dass es in Hannover den Maschsee gibt, oder? Nö. Ich kenne nur den Maschmann. Oder heißt er Maschmeier? Maschmeier heißt er. Kennst du den? Mhm. Ja. Kennst du den Paschmeier? Der früher so eine coole Rotzbremse hatte. Ja, den Maschmeier, der Freund von der Ferris. Der ja, genau, der ist das. Die hat ihm dann gesagt, mach mal die Rotzbremse weg. Die sieht so ein bisschen kacke aus. Der doch immer, ja, aber er sieht danach auch nicht wirklich besser aus. Und der hat doch... Naja, schon dynamisch, aber... Hat der nicht... Was ist das? Der hat auch irgendeine Versicherung, oder? Ja, der hatte so... Nee, der war bei... Der war Vorstand von... Von so einem Schneeballversicherungsverkäufer. War das AWD? Nee, das war was anderes. Doch, es war schon AWD. Maschmeier, das lässt sich ja mal eben schnell aus der Wikipedia rausziehen. Der Karsten. Karsten Maschmeier. Doch. Karsten. Genau. AWD. AWD. Okay. Ja, und jetzt der Maschsee ist ja in Hannover. Aber ist gut, oder? Mir gefällt der Name. Trainingslager, ja. Ja, aber das Logo sieht so, das sieht so indisch aus. Das finde ich, ist sehr, es verwirrt mich. Das sieht eher so nach Kaffee. Das hier ist ja, es wirkt so ein bisschen, weiß ich nicht. So ein bisschen indisch, oder? Ja, genau, indisch. Indisch wirkt das so ein bisschen, ne? Komisch. Oder? Das Logo wirkt so ein bisschen. Ja, das Logo indisch. Sehr. Und das da unten ist sehr hipstrig. Ja. Der untere Teil und oben ist es indisch. Aber das Logo fand ich seltsam. Ist gut. Ja, kann man trinken. Kann man trinken. Auf jeden Fall. Ist eine Empfehlung. Also, wie gesagt, ich freue mich ja immer, wenn man halt einfach ständig mal was Neues ausprobiert. Eben, deshalb habe ich auch gesagt. Da freue ich mich immer, wenn jemand was Neues vorbeibringt. Wie wird das geschrieben? Maschsee mit M-A-S-H. Ja. Okay. Ja, aber so ist das mit den Podcasts. Ja. Ach so, ja. Kann man nicht ändern. Glaubst du, also Jens, was gibt es denn, also ich teile da deine Meinung, dass sich das wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren wird in, sag ich mal, Amateurliga und Champions League? Und wo werden wir stehen? Naja, also ehrlich gesagt. Wir werden irgendwie jedes Jahr Bayern im Halbfinale der Champions League ausscheiden, leider. Oh. Nein, also ehrlich gesagt, gibt es ja nicht auch schon eine Antrittsprämie? Nicht? Was denn? Jetzt wollen die Geld von mir haben, liebe Hörer. Nein, also ich hatte ja schon mal so einen Anspruch, dass ich das irgendwie einigermaßen ernsthaft betreiben werde, dieses Podcasting, aber das hat sich irgendwie so im letzten Jahr so ein bisschen zerschlagen, ja. Was heißt denn so einigermaßen? Das heißt, du machst ernsthaft? Es nicht naja, ernsthaft? Hast du halt so eine Ambition, dass du da auch Geld nach Hause, der Jens. Nein, ich wollte damit kein Geld verdienen, aber ich hatte da schon so einen gewissen Qualitätsanspruch, ja. Jetzt nicht an den Stammtisch-Podcast, das war für mich immer so ein. Das war was mit den Deppen da können wir ein bisschen dumm daher. Die zwei Idioten, die saufen immer nur und reden blöd. Was mir hier gleich wieder ins, auf die Zunge gelegt wird. Also ich wollte ja professionell werden, aber. Also ganz ehrlich, ich überlege mir meine Teilnahme, überlege ich mir nochmal. Hätten wir nur tituliert, oder? Ja, das war ich nicht verdient. Ja. Gefällt mir nicht. Okay, Firma aus weiter, ja. Aber ich merke halt einfach, wie diese ganze Szene gerade total an mir vorbeiläuft und ich auch einfach gar nicht mehr die Ressourcen habe, das alles so noch, also die Entwicklung gerade, die geht einfach irgendwie plötzlich ganz, ganz viele Schritte auf einmal, wo man, ich glaube, gerade dran sein muss und das bin ich einfach gerade nicht. Ja, warum? Also was meinst du damit? Wir haben halt Aufholbedarf. Nee, aber was soll denn da an dir vorbeigehen? Na, ich glaube einfach, dass halt gerade viel passiert mit Kontakten, die irgendwie geknüpft werden, mit Technik, die sich weiterentwickelt, mit auch Leuten, die irgendwie aus dem Radio so reinkommen in dieses Podcasting-Ding und auch Medienhäuser, die merken, okay, Podcasting ist vielleicht irgendwie mehr als Zweitverwertung von sowieso schon verbrauchten Sachen oder Plattformen, die einfach irgendwie merken, okay, vielleicht sollten wir da irgendwie uns drauf einstellen. Und ich glaube, da passiert einfach gerade unglaublich viel und ich krieg das halt nicht mehr mit, aber hab auch die Kapazitäten gar nicht. Ja, bin ich bei dir, da passiert mit Sicherheit eine Menge, aber was hat denn das für Einfluss auf den eigenen Podcast. Also was sind dafür, was, also was, was weil ist die da Zuhörer drauf? Abwandern, weil sie halt irgendeine Plattform landen. Das glaube ich zum Beispiel, das glaube ich überhaupt nicht. Nee, also das mit der, das, was Jens meint, der hat ja nichts mit der Plattform zu tun, ja. Naja, ich weiß aber, nicht. Also klar, vielleicht gibt es da Entwicklung und so, aber also weißt du, ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen lösen. Es gibt so eine Filterbubble von so den Podcastern, die so auf dem Sendegate rumhängen und so weiter, ja. Mhm. Und alles gut, waren wir ja auch schon bei dem Podcast-Kongress und so. Aber das ist halt meiner Meinung nach so ein klitzekleiner Ausschnitt von dem, was es alles an Podcasts gibt, ja. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, du, ich weiß, du bist ja kein Freund davon, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Jungs, die Radio Nukular machen, ja, haben jetzt noch mehrere Seitenprojekte halt am Start, weil sie das einfach geil finden. Und die Jungs sind halt einfach von den Top 10 in iTunes, waren die halt zwischenzeitlich, haben die die ersten 6 Plätze belegt, ja. Radio Nukular, was haben sie noch hier im Autokino, Trailerschnack, Medienkuh, Rumble Pack, ich höre das alles nicht, ich höre nur das Radio Nukular, ja. Aber die Jungs, die scheißen sich halt gar nichts, die machen halt einfach ihr eigenes Ding. Die gehen jetzt auf Deutschland-Tour, das finde ich total geil. Ja, gehen, ja, auf gehen auf Deutschland-Tour und verkaufen halt einfach mal. Die sind jetzt in München, dieses Jahr im Backstage. Mhm. Haben es Backstage ausverkauft. Sind in Köln, verkaufen das Ding aus. Also, das sind jetzt keine riesen Venues, ja. Da haben die irgendwie 250 Leute oder so, die kommen. Aber die spielen, glaube ich, im Herbst eine Tour mit 12 Stationen. Also, was ich damit sagen will. Weißt du, das ist ja das Schöne am Podcasting. Jeder kann so sein Ding machen, kann damit erfolgreich sein, kann das aber auch einfach machen, weil der Bock drauf hat, wie wir jetzt. Ja. Und ich glaube, da gibt es nicht diesen Trend, der an einem vorbeiläuft. Das glaube ich einfach nicht. Man wird sehen. Oder was meinst du damit? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, dass da irgendwie gerade sich was bewegt und sich verändert. Und also auch zum Beispiel Radio Nukular, ja, das ist mir so vollkommen fremd, weil ich das einfach so cheesy finde. Ja, ist es auch. Weil das so mainstreamig ist, wahrscheinlich, klar. Ja. Sind wir nicht cheesy? Naja, aber irgendwie so Seiten-cheesy. Ja? Also nur für dich zum Hintergrund, die Jungs von Radio Nukular. Was ist Seiten-cheesy? Seiten-cheesy. Na halt so halt nicht, wir sind halt nicht Madonna. Ja, sondern wir sind irgendwie Kanye cheesy. Wir sind halt sozusagen nicht Pop, wir sind nicht Pop, sondern wir sind irgendwie so die selten gehörte Schwester von, keine Ahnung, IBM oder so. Was von IBM? Die selten gehörte Schwester. Kennst du nicht IBM? Electronic Body Music? Das ist eigentlich quasi alles. Das ist der Ursprung. Ja. Ursprung des Elektropops. Ja, ja, schon klar. Aber ich habe jetzt geschaut, als meint, der meinte IBM von IBM. Ja? Nein. Also wir sind die selten gehört. Schwester von IBM. Hä? Wer ist das denn? Wer ist denn? Apple? Seit wann macht denn IBM Musik, ja? Na, und halt, ich meine, also Radio Nukular ist für mich einfach irgendwie so Galileo. Ja, das Galileo im... Ja, aber warum? Galileo ist echt schrecklich. Ja, Galileo ist ja auch scheiße. Ja, das, oder das ist hier ganz irgendwie Jumbo backt die größten Burger. Nee, aber der backt die nicht mehr. Der aber die Jungs, guck mal, das sind einfach drei Jungs. Ganz ehrlich, das Format von Radio Nukular ist sehr, sehr ähnlich zu unserem. Da sitzen einfach drei Jungs zusammen und labern einfach irgendeine Scheiße. Aber wir süffeln wenigstens. Ja, die saufen auch, ja. Ach so, teilweise. Aber die reden einfach über irgendwas aus ihrer Jugend oder zu irgendeinem Thema. Letztens haben sie den großen Dino-Podcast gemacht, ja. Und haben halt einfach 3 Stunden lang über Dinos gesprochen, ja. Das finde ich aber, weiß ich nicht, aber so absurd. Oder den großen Nintendo, Super Nintendo-Podcast, ja. Ja, ich habe halt so Probleme mit diesem ganzen Nostalgie-Zeugs, ja. Da rollen sich mir wirklich die 10-Jährigen. Ja, aber die haben auch über alles mögliche, aber es ist schon immer so ein bisschen Nostalgie. Ja, da kriege ich einfach das Kotzen. Ja. Ich will nicht das geil finden, was ich mal geil gefunden habe, als ich 15 war. Ich bin mittlerweile Mitte 30. Ja, ist ja auch okay, aber was... Du findest Gott in die Eck nicht mehr geil? Lol. Nee, und ich habe auch kein Interesse daran, irgendwie alte Fix- und Foxy-Hefte nochmal mit euch durchzusprechen. was anderes. Nein, spekuliert. Nein, ich meine Fix und Foxy. Alte Ficky-Ficky-Hefte. Wir hatten früher mal die Eigenheit, dass wenn wir irgendwie zusammen so weggefahren sind, dass irgendjemand dann auf der Tankstelle auf dem Weg in den Urlaub oder so... Ein Playboy gekauft. Nee, Playboy ist ja viel zu classy. Ein Porno-Heftchen Praline. Ja, genau so. Das stimmt, ja, das haben wir wirklich gemacht, ja. Ja. Immer irgendwie, wenn wir Italien oder so. Ja. Schön. Auf dem Weg nach Rimini am Brenner nochmal hier irgendwie schnell die Praline gekauft. Die waren ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir das gemacht haben. Die waren mal richtig miserabel, diese Blätter. Die waren richtig miserabel. Gibt es die eigentlich überhaupt noch? Glaubst du ja nicht. Boah, ich weiß nicht. Also, wenn du mal in der Autobahn-Tankstelle irgendwie Raststätte mal gehst, also da gibt es die auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht, ob es das so. Ich muss letztens lachen, ich habe irgendwie, ich schau gerade, ich habe den Tatortreiniger. Also ich denke mir immer, wenn, ich meine, damals habe ich nicht so darüber nachgedacht, aber ihr müsst euch mal überlegen, da gibt es quasi wirklich eine Redaktion, da gibt es Leute, die machen für jede Woche, stellen die so ein Blättchen zusammen. Ich glaube nicht, da gibt es Leute, sondern da gibt es einen Typen. Weißt du, oder? Nee, ich meine, das mal ganz ehrlich, das ist doch Job, das ist ein Vollzeitjob für eine Person genau. Naja, gut, aber du musst ja schon mal die Bilder kaufen. Die Coupé und so, das ist Bilder machen. Das ist riesen Medienhaus. Das ist größer als Böhmermann. Gib doch mal einen, gib mal eine Auflage Praline. Ja, oder oh, Coupé. Coupé, glaube ich, ist auch so ein fettes Ding. Ich denke ja immer, wenn ich glaube, das gehört alles zu einem großen Verlag. Wenn ich so fliege, fliege ja viel und dann gibt es ja immer so an, meistens kurz vorm Boarding hast du ja immer so Zeitschriftenständer, wo es alles möglich gibt. Da sind so viel Scheiß. Und dann bin ich jetzt letztens zurückgeflogen, da saß neben mir auch einer so. Und der hatte halt ungefähr irgendwie sich jede Zeitschrift, die es vorne umsonst gab, hat er sich da rein mitgenommen in den Flieger. Der kam da rein, hat so einen riesen Packen Zeitung gehabt. Ich hab gedacht, okay. Hat er sie auch gelesen? Ey, der ist dann da so durchgegangen, weißt du, so durchgeflippt, zack, zack, zack. Und dann ist er hier so SZ, dreimal durchgeblättert weg, Zeit, durchgeblättert weg. Aber ganz ehrlich. Und dann, weißt du, wo er hängen geblieben ist? Die Super Elo. Ja, ganz klar. Und dann hat sich dann irgendeine Scheiße da eingegangen. Aber kannst du überhaupt eine Zeitung, also sowas wie die Süddeutsche, weder im Zug oder im Flugzeug, viel zu eng, was willst du denn machen? Ich meine, wie also mechanisch, das funktioniert gar nicht. Aber so eine Super-Elu, das ist ja, also. Blitz-Elu gibt es auch noch. Ich glaube, das gehört alles zu irgendeinem großen Verlagshaus. Und wie viel hat die Praline? Der Jens guckt so. Ja, ich glaube, das ist total lustig. 80 Milliarden, größer als die Bild-Zeitung. Oder weißt du, was mich auch mal brennend interessieren würde, wie hoch die Auflage von der Bravo war, so im Vergleich 80er und heute? Das ist bestimmt stark runtergegangen. Ach, das ist, wenn das, ich glaube, wenn das heute noch 10% ist von dem, was in 80ern war. Es ging dann nochmal hoch, als sich Minderjährige nackt abgebildet haben, weil da haben es eine neue Käufergruppe dazu geworden. Das war schon in unserem Alter. Oder als wir Teenies waren, waren noch nackte da drin. Ja, aber ich glaube, dadurch haben sie halt nochmal eine neue Käuferschicht bekommen. Und, das ist perverse, dass ich nochmal gekauft habe. Und, aber wenn die das nicht mehr drin haben, dann glaube ich. Jens, jetzt sag doch mal was hier. Ich kann gerade nicht. Der zieht sich Bildchen rein. Der ist praline.de. Der ist gar nicht auf Wikipedia, der zieht sich Bildchen rein. Ich sehe schon. Alte Sau. Es ist eigentlich auch mal ein interessantes Thema, ja? Blitz-Elo? Nein, die Vertreibung der Porno-Bildchen durch Porno-Videos. Vertrieb, nicht die Vertreibung. Doch, die Vertreibung. Ist ja genau. Bildchen? Die Verdrängung wollte ich eigentlich Verdrängung. Sagen. Die Verdrängung von Porno-Bildchen durch Videos und die Korrelation mit Anteil an DSL-Anschlüssen an gesamten Internetanschlüssen in Deutschland. Ja, gut. Und dann. Wie hieß denn früher diese Handy-Display? Wie hieß denn früher diese Pornoseite? Wo nur so 3-Sekunden-Clips immer so waren oder 8-Sekunden-Clips, als noch so ISDN-Einwahlen waren. Wie ist das denn? Ich weiß nicht mehr. Alles verdrängt. Ja. Ist alles verschütt gegangen in meinem Kopf. Die Zeit vor DSL ist für mich vollkommen. Die Praline hat im Herbst 2005 66.464 Käufer pro Woche im Schnitt. Das ist nicht schlecht. Abonnenten haben. Das ist nicht schlecht. Ja, ist das die Auflage oder ist es gekauft? Käufer. Ist was anderes. Ja, sag ich ja, Käufer. Aber ja, das weiß, ist wie wollen die das machen, Verkäufer? Verkäufer am besten. Das ist wahrscheinlich mehr als die Welt. Weil normalerweise ist es immer die Auflage. Also das war früher tatsächlich mal eine Unterhaltungszeitschrift mit dem Schwerpunkt Reisen. Was? Allerdings ist es dann irgendwann daraus geworden, tabulose Paare verraten die geilsten Orgasmus-Tricks oder hier sexeln die Deutschen am schärfsten. Hier sexeln die. Und wie viel haben sie heute? 5.000. Ja, die sind leider abgemeldet von dieser. Es gibt eine Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. Wir haben immer die geilsten Namen, wir Deutschen, finde ich, für jeden Scheiß. Anstatt, dass wir es einfach nur Fretz-Index nennen wir es. Vertreibung für bla bla bla. Übrigens, ja, es gibt Hier wird ein Chefredakteur genannt und ansonsten kein Mitarbeiter. Also. Ja, freie Mitarbeiter halt. So typische Blogging-Sachen, sowas wie halt. Ist übrigens seit 1954 gibt es die Praline. Mhm. Ja. Okay. Ich glaube übrigens, dass die mittlerweile durch die Blitz-Illu abgelöst wurde. Sag ich doch, die Illu und die Coupé, das sind die Dinge. Coupé. Lustig. Lief das mal im Fernsehen, die Werbung, oder? Kein Plan. Ich glaube. Ich finde das wirklich interessant, wie sich diese ganze Medienlandschaft so verändert hat. Ja? Also, gibt es heute noch irgendwie hier die Sexy Sport Girls auf DSF? Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, das letzte Mal DSF geschaut, da war ich... DSF gibt es nicht mehr, Sport 1. Ja, Sport 1 habe ich das letzte Mal geschaut, da war ich wahrscheinlich... Nee, Sport 1 habe ich noch nie gesehen. Ich habe das letzte Mal gesehen, als es noch DSF hieß und es war vielleicht zum Bruch der Jahrtausendwende. Hey, wollen wir vielleicht mal irgendwie so ein Stammtisch-Spezial zu sexy Sportclips machen? Und was sollen wir da erzählen? Ich denke, du willst nicht über nostalgische Dinge reden. Hast du die Braut mit dem Tennisschläger gesehen? Ey, eine geile Alte, ey. Das ist ja echt lustig. Guckst du gerade sexy Sportclips, oder? Nee, die gibt's offensichtlich nicht mehr. Ja, wie gut, viel, also ich finde, es gibt... Wie viel hat so ein armes Mädchen gekriegt, dass sie da irgendwie ihre Titten mit einem Tennisschläger gezeigt hat? Ey, die viel größere Frage, kann's nicht sein, die viel größere Frage ist ja, was kriegen heute so arme Frauen, die da oder Mädels, die sich da irgendwie für irgendwelche YouPorn-Dinger da vögeln lassen. Also für YouTube nicht. Ja, aber für YouPorn, ja. Mein Huni halt, oder? Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, diese USA, also in Silicon Valley oder wie das heißt. Ach so, ja, du meinst ja Pornos. Ja. Na, ich glaube, da kriegst du schon noch richtig Asche. Die Kai würde ich jetzt eher so unter diesen, komm, wir drehen mal eben schnell so 5 Minuten Amateur-Ding. Ja gut, da kriegst du gar nichts, dann machst du es, weil du ja Bock drauf hast, verstehst du? Also da ist es ja quasi dein Fetisch. Eher schon. Also ich glaube auch nicht, dass sich damit sozusagen mit diesen durchschnittlichen YouPorn-Videos, glaube ich, lässt sich kein Geld verdienen. Nee, da nicht. Ist ja keine Werbung und nichts, ja. Nee, damit. Ja, aber nein, ich meine im Sinne als Darsteller. Ja, aber selbst die Amateure die sich haben ja, glaube ich, noch nie wirklich. Ja, aber die sich da irgendwie verdingen und dann irgendwelche, was weiß ich, was da die größeren Webseiten sind, die dann kriegst du ja schon auch so Bezahlwebseiten und so weiter. Meinst du, die verdienen da viel Geld? Ich kann mir das heute, sonst würde das nicht. Meint ihr wirklich, dass Leute wirklich noch Geld dafür zahlen, ja, dass sie bestimmten 100%ig war hinter einer Bezahlschranke? Ja. Ganz ehrlich, das Lustige ist ja, das Internet ist ja immer auch mit dem Porno mitgewachsen, ja? Oder der Porno ist mit dem Internet. Ich glaube, das Erste ist schon richtig, ja. Jedenfalls the Internet seit, for porn. Seit der Anfangsphase war Porno immer eins der Zentralpunkte des Internets. Und es hat sich immer weiterentwickelt und es ist. Ich würde sogar noch weitergehen. Es wurde immer dafür bezahlt und es ist heute noch so, dass es professionelle Darsteller und Produktionen gibt. Und das muss man überlegen, das ist fast 30 Jahre jetzt. Ja? Und es ist nicht gestorben. Insofern gibt es genügend Leute, die sau viel Geld dafür bezahlen. Ansonsten wäre das ja nach 30 Jahren schon längst tot alles. Und du würdest nur noch so billig Produktionen sehen. Ja, ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das mehr so ein Werbebanner-Tralala-Zeugs ist. Nee, dafür verdienst du gar nichts. Du verdienst nur, wenn die Leute wirklich kaufen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese YouPorns und was weiß ich dieser Welt, die verdienen, ja okay, wenn du dann auf irgendwie so eine Penisverlängerung klickst, verdient da vielleicht das Portal ein bisschen Geld. Aber ja, nee, also ich glaube, die verdienen mehr dadurch, dass sie auf die direkten Bezahlseiten quasi wie das ist wie ein Affiliate-Portal für Produktionsfirmen. Ja. Dass du da halt nur so einen Teaser bekommst und sagst, ja, wenn du hier das ganze Video sehen willst, dann melden sich die Leute. Aber jetzt, also Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja? Also, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der wirklich besondere Fetische hat, ja, die er jetzt... Luftballons. Zum Beispiel. Meistens sorgfältig richtig. Zitieren. Meistens. Luftballons, ja. Die Balloonies. Die Balloonies. Oder kurz nur Loonies. Ja, die Loonies. Die Loonies. Das kann ich verstehen, dass jemand dann irgendwie, keine Ahnung, 10er oder 30 oder wie Huni pro Monat in die Hand nimmt und sagt, Jo, find's okay. Toll, wenn da eine mit genau. den Luftballon reibt. Finde ja? gut, wenn ja, Luftballon reibt oder aufpustet oder wie auch immer. Ja? Oder wie war das bei Better Call Saul, der irgendwie auf einem Kuchen reite. Ja, ja, genau. So. Ah, richtig, genau. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Und dann macht er dieses Video auch noch. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Der Durchschnittspornoschauer, ja? Ja, also unser eine. Also unser eine, ja? Ja, whatever. Also, entscheidend ist ja, es gibt 8 Milliarden Menschen. Ja, okay, ja. Und die Hälfte davon hängt irgendwie am Internet. Ja. Und davon wiederum 90%. Ansonsten würdest du ja auch sagen, wie viele Leute zahlen für Spotify? Viele, du zahlst auch nicht dafür. Aber nee, ich zahle für Apple Music. Ja, aber es gibt genügend. Ich habe auch eine Zeit lang doppelt gezahlt. Es funktioniert irgendwie. Und es funktioniert da genauso. Weil nach wie vor, und wie gesagt, mein Hauptargument ist einfach nur, es gibt es schon so lange und das Internet gibt es so lange und es ist nicht gestorben. Sondern es ist sogar eher gewachsen. Aber die Frage, die ich mir auch stelle, ist halt, dass auch die Produktionskosten halt im gleichen Maße sinken, wie natürlich sinken. Die Zahlungsbereitschaft sinkt richtig, von Konsumenten. Die Produktionskosten auf technischer Seite sinken auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass unbedingt die Gagen extrem fallen. Ah doch, das glaube ich schon. Ich glaub, vielleicht halt, für so Schrottproduktionen auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, guck mal, so richtig große Pornostars, so wie früher, was weiß ich. Gina Wild, ja. Ja, oder Dolly, oder Dolly Buster oder sowas. Guck mal, die eine Sozialisation für mich ist, der Prototyp Pornostar ist und bleibt Gina Wild. Und ich glaube, das werde ich noch sagen, wenn ich 130 bin. Ja, ja. Ja, weil du halt gerade 16 warst, als die halt auf ihrem Zenit war oder so. So, aber die, so mal Gina Wild und Dolly Buster und so, die haben doch schon. Oder sagt man da Klimax. Eigentlich heißt das Klimax. Verstehe. Die haben doch schon richtig Geld verdient, ja. Oder ja, aber relativ. Da tun die auch jetzt noch, also diese doch in USA glaube ich nach wie vor. Glaubst du, dass du das als in San Fernando und so, wo alle diese Produktionen abhängen, da kriegst du nach wie vor einfach. Wollen wir uns nicht mal irgendwie so einen 16-Jährigen einladen und fragen? Einladen und fragen. Nee, weil wir kommen mit seiner Sprache nicht mit. Das wird schwierig, da brauchen wir schon. Hey, yo. Nee, das ja, so haben wir gesprochen. Die reden jetzt wieder anders, gell? Die reden die reden ungefähr so, wie Moneyboy twittert. Das müsst ihr euch mal reinziehen, da wirst du nämlich bescheuert. Moneyboy? Wer ist denn Moneyboy? Der heißt jetzt nicht mehr so, der hat Rapper, einen neuen Namen. Ja. Namen, ja. So ein amerikanischer Rapper, oder? Nee, das ist eigentlich ein Österreicher. Und der hat jetzt auch einen neuen Namen. Aber jedenfalls. Wie so, P. Diddy oder was so? Der, ja, ja, genau. Heißt P. Diddy, ja, genau. Puff Daddy, ja, die heißen Sean immer Combs. Wieder anders. Und jedenfalls, so wie diese. The artist formerly known as. The artist formerly known wie diese ganzen friends. Idioten twittern, so reden die dann auch. F-K-P-P-P. Das ist ganz schwierig. F-K-P-P. Was sagt denn eigentlich dazu, dass Prince gestorben ist? Nix. Danke. Nein, also ich fand Prince schon auch geil, irgendwie hier. Schon ein paar geile Songs gemacht. Ja, ich find, der hat aber dieses. Das war einfach eine coole Socke. Im Jahr 2016, da sterben aber alle. Sind schon immer alle gestorben. Nur hat's halt da gab es ja so einen schönen Artikel auf Vox, glaube ich. Also nicht Vox, der Fernsehsender, in Vox, die amerikanische Newsseite, wo sie einfach gesagt haben, ja gut, das ist ja nicht weiter verwunderlich, dass jetzt viele Leute sterben. It's your age, idiot. Weil einfach, dass jetzt die Generation, die jetzt stirbt, ist halt so die Babyboomer-Generation, die halt damals... da gibt es halt auch einfach eine Decke vor. Ja eben, genau, das waren halt einfach viel mehr. Und... dass einfach in den 60er, 70er Jahren und dann auch noch anteils der 80er, also Prince ist ja jetzt sehr jung gestorben, aber jetzt sagen wir mal David Bowie, der kurz vor 70 war, ist also die klassische Generation, dass es einfach da extrem viel Stars gab, die einfach der Allgemeinheit bekannt sind, ja, und die dauerhaft eigentlich Erfolg hatten, ja, die jetzt über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg erfolgreich waren, ja, also ist klar, dass da jetzt viele wegsterben, ja. Aber ich fand seine Musik eigentlich nie wirklich für mich persönlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Prince nie so richtig beschäftigt. Ich war immer eher Michael Jackson Songs, und so. Ja, ich kenne so ein paar. Aber jetzt, als er so gestorben ist, so habe ich mich dann jetzt mal, habe ich mal so ein paar. Das war ganz interessant. Aber diese ganze Pop-Schiene, die auch Michael Jackson und so, das ist immer ja, so ein bisschen der an mir Prince vorbeigegangen. Ist ja, der Prince ist ja eigentlich gar nicht so Pop, ja. Der ist ja eher so Jazz und Funk und so. Ja, schon funkiger, aber sehr poppig. Ja, aber das Interessante war eigentlich jetzt so. Also als der jetzt gestorben ist, habe ich mich mit dem so ein bisschen beschäftigt und da kam eigentlich raus, ja, warum hast du vorher von dem eigentlich nie was gehört? Dem seine ganze Fuck-Musik hat er sich immer ganz krass gegen gewehrt, nirgendwo zum Streaming zu haben. Also du kriegst Prince nicht bei iTunes, du kriegst Prince nicht bei Spotify. Ja, weil er dafür keine Kneten kriegt. Der hat gesagt, fuck you, will ich nicht. Der ist wohl ganz rigoros gegen Leute vorgegangen, die halt bei YouTube irgendwas veröffentlicht haben, hat er alle verklagt, bis es keinen Morgen mehr gab. Also deshalb ist der gar nicht so dabei. Und mir war auch gar nicht so bekannt, dass das so ein begnadeter, also ich wusste, dass es so ein Multi-Instrument war, der also alles spielen konnte, aber dass der so krass an der Gitarre abgeht und so. Also ich fand das jetzt schon nochmal interessant, sich ein bisschen mit dem und seiner Karriere zu beschäftigen und also was das eigentlich für ein, was der auch an Musik produziert hat, Künstler, andere Künstler produziert, also Lieder für die geschrieben hat, der an allem produziert hat und unter anderem Namen praktisch selbst wieder Musik rausgebracht hat, aber durfte halt nicht, weil nicht unter Prince rausbringen und so weiter, weil das Plattenlabel dagegen war und so. Fand ich schon interessant, ja. Ja, klar. The Princey. Naja, so ist halt. Wenn jetzt mal eine andere Frage, guckt ihr aktuell die aktuelle Staffel oder habt ihr überhaupt Game of Thrones bis jetzt geschaut? Noch nie und ich wehre mich auch dagegen. Ich bin da leider auch raus. Jetzt gedacht, ich könnte jetzt mal mit euch hier über die aktuelle Folge reden. Ja. Wo guckt man das denn eigentlich an? Ich kaufe es jetzt aktuell bei iTunes. Du kaufst es? Mhm. Also du kriegst die alten Folgen. Was kostet denn so eine Staffel Game of Thrones für iTunes, wenn ich mal so indiskret frage? 28,99 in HD. Sogar noch. Ja. Und du kriegst einen Tag nach Veröffentlichung bei, also es kommt sonntags in den USA raus. Montags hast du es einen Tag exklusiv bei Sky, weil Sky den eigentlich einen Exklusivdeal hat. Ah, bei Sky. Und ab von Montag auf Dienstagnacht, also ab 0 Uhr, kriegst du es dann bei Amazon und bei iTunes halt als, kannst es kaufen. Das Einzige, was ich von Game of Thrones kenne, ist das, was mir bei South Park darüber erzählt wurde. Ja gut, ich habe auch alle Bücher schon damals gelesen, also von daher. Damals? Ja gut, das ist ja schon ein paar Jahre her. Also die ersten Bücher sind. Nee, ich bin, weiß ich nicht. Willst du auch diesen alten Seebär kennen, der den ganzen Scheiß erfunden hat? Captain Blaubeer, oder was? Ja. Nee, der J.R.R. Martin. Nee. Kennst du den nicht? Nee, der heißt der George R. J.R.R. Tolkien. Ja. Ist jetzt übrigens aber heißen das aktuelle Epic Battle of History, oder wie das heißt. Echt? Ja, muss man eingehen bei YouTube. Der sieht aus wie so ein alter Seepenner. Mit einer Riesenwampe? Mit einer Riesenwampe. Also sieht halt einfach aus wie ein Caputo. Hat so einen riesen Bart. Grauen Rauschebart und hat halt immer so eine speckige, ätzende Schiebermütze auf. Sieht halt eigentlich aus wie so ein richtig ätzender Pedo. Und der hat diese Bücher geschrieben und irgendwie kam das bei jetzt auch vielen Leuten sehr gut an. Ja, die sind auch einfach gute Bücher. Six, ja. Und er ist entdeckt auf Twitter zum Beispiel, weil du ja so ein Twitter-Fan bist. Dem müsstest du mal followen, weil der flamet immer seine eigene Community richtig an. Der hat gesagt, wenn jetzt einer noch mal hier irgendwas, dann lasse ich den und den sterben. Ja, macht er immer. Ja, und jetzt hat er irgendwie, dann hat er das letzte. Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, dann bin ich nicht mehr deine beste Freundin. Dann lasse ich den und den sterben. Und dann hat irgendwie, jetzt kommt diese neue Staffel raus, der hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht, warum die ganzen Leute hier irgendwie so geil auf die neue Staffel sind. Die wird auf jeden Fall Leute weinen lassen und sowas. Also der schreibt eigentlich immer so ein richtiger schöner Misanthrop. Ja, nee, so schlimm ist der gar nicht, ja. Naja, wie auch immer. Also habt ihr keinen Draht zu. Was guckt ihr denn aktuell für Serien? Guckt ihr eine Serie aktuell oder? Auf Netflix kam gerade die zweite Staffel The Unbreakable Kimmy Schmidt. Ja, hab ich mal die erste. Finde ich also wirklich, da kann ich in jeder Folge mindestens 2 Minuten lachen. Okay. Und so eine Folge dauert, glaube ich, nur 25 Minuten. Okay. Da war letztens eine Folge dabei, ich glaube, kaum wie lange habe ich gedacht, 5 Minuten oder so. Am Stück. Das war einfach so gut. Ja, aber das ist doch die Serie, wo sie irgendwo aus dem Bunker rausgekrabbelt ist und wo ist denn da noch die Komik in der zweiten Staffel? Irgendwie hat sie doch dann schon alles erlebt, oder? Nee. Das ist einfach so gut auf so vielen Ebenen. Okay. Also man muss sich da auch wirklich drauf einlassen. Das produziert doch die Liz Lemon, oder? Hier die Tina Fey. Tina Fey, ja, Liz Lemon ist der Charakter bei Dirty Rock, ja. Ja. Okay. Das war eigentlich recht gut, fand ich. Dirty Rock oder? Ja. Das hat mir gut gefallen. Was guckst du aktuell schon? Ich habe jetzt, als Lisa weg war, habe ich angefangen. Einmal, wie heißt das nochmal? Diese Amazon-Hacker-Serie. Hackers? Nee. iRobot, nee. Nur Robot. Oder Robot. Mr. Robot. Mr. Robot. Wie fandest du das? Das finde ich jetzt mal interessant zu momentan nur drei. Hast du zu Ende geschaut? Nee, ich habe drei Folgen gesehen. Ah, okay. Das war's. Also, mehr drüber reden. Deswegen mehr konnte ich oder mehr Zeit hatte ich. Okay, wie findest du die ersten drei? Die ersten Sachen fand ich gut, in dem Sinne, insofern gut, dass es zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, im Fernsehen oder im Film vorkam, dass man, wenn man sich ein bisschen mit Computern auskennt, nicht total verstört war von dem, was die reden und wie das aufgemacht ist. Ja, sondern dem Motto, hey, an der normalerweise ist alles irgendwie super 3D und fliegt in der Gegend so rum. Minority Report. Ja, so ganz bescheuert. Ja, oder jemand drückt 5 Tasten, aber das ist der komplette Screen der Shell irgendwie voll. Ja. Ja, und da läuft nur Scheiße ab oder so. Und also die reden normale Sachen und auf den Bildschirmen läuft halt eigentlich auch was ab, was man irgendwie nachvollziehen kann. Was ja schon geil ist, ich glaube, in der ersten Folge ist das gleich, wo er den Typen, also diesen CTO von dieser Firma doch trifft und die sich dann irgendwie drüber unterhalten, welche Linux, glaube ich, verwenden. Ja, genau. Ja? Irgendwie ob Gnome oder Tralala. Genau. Ja. Ja, das ist halt sehr, das ist schon gut, sehr gut eigentlich, weil es halt ein bisschen besser recherchiert ist oder zumindest haben sie halt Wert drauf gelegt, das mal zu recherchieren. Ich glaube, bei allen anderen Sachen war das halt immer uninteressant, weil man halt gesagt hat, das ist so für den Mainstream, die checken es eh nicht, ist denen auch scheißegal. Und das war, glaube ich, schon auch mal drauf ausgerichtet, irgendwie so eher in diese Community auch vielleicht denen was zu bieten. Ja. Aber mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und was habe ich denn noch angefangen auf Amazon, diese komische... Das Thema fand ich interessant, weil ich immer irgendwie was Lustiges mit Nazis interessant finde. Das heißt The Man in the Higher Castle oder in the High Castle. Das ist The Man in the High Castle. Genau. Fand ich auch sehr gut, habe ich auch geguckt. Da habe ich auch drei Folgen angeschaut. Das ist irgendwie, weil der Plot wird hin raus besser. Wird hin raus den Plot besser. Fand ich einfach interessant. Es geht darum irgendwie, die Nazis haben quasi gewonnen damals und USA ist geteilt in einen pazifischen Teil, der gehört den Japanern und ein westlicher Teil, der gehört den Deutschen und in der Mitte ist irgendwie, genau, das Großdeutsche Reich. Und in der Mitte ist eine neutrale Zone. Und also so einfach diese Idee. Und also basiert auf einem Buch von Philip K. Dick, der auch Dings gemacht hat. Komm, Dick. Ja. Und nur noch ganz kurz, was ich auch noch anschaue, ist Zombie Nation. Das wollte ich fragen, ist das gut? Ist so viel besser als Walking Dead. Ah, da kommen wir gleich drauf auf Walking und Dead. Weil was ich allgemein sagen will zu diesen ganzen Serien, die Netflix, Amazon und sonst irgendwas rausgebracht haben, was ich unheimlich gut finde, ist, die sind einfach extrem geil gemacht. Also die Storys sind gut, die Schauspieler sind gut, die Atmosphären, Kamera, alles ist irgendwie gut gemacht. Und gutes Beispiel ist Zombie Nation. Das ist viel besser gemacht, technisch allein, als Walking Dead. Und bei Walking Dead finde ich, es ist einfach nur mega deprimierend in allen Bereichen. Es ist total einfach schwerfällig. Es ist immer irgendwie ätzend. Und darf ich dir mal ganz kurz. Ja. Und das Zombie-Genre war meiner Meinung nach schon immer eins, was ein bisschen schmunzelig sein sollte. Und das war Walking Dead von Anfang an nie. Und das ist bei Zombie Nation ist es schon so. Es ist immer ein bisschen Schmunzeln mit dabei und das gefällt mir. Also jetzt kurz, ich habe jetzt ein paar Dinge, die ich sagen muss. Also ich fand das bei dem The Man in the High Castle, hat mir gut gefallen, freue ich mich auf die zweite Staffel. Ich weiß nicht, habt ihr das damals mitbekommen? Ich fand die Idee eigentlich super, dass praktisch Amazon gesagt hat, das haben die dieses Jahr, glaube ich, auch wieder gemacht, aber das war dann letztes Jahr. Die haben einfach, ich glaube, in Summe 12 Piloten produzieren lassen, also 12 Ideen, Serienideen, haben jeweils eine Pilotfolge in Auftrag gegeben. Haben die praktisch bei Amazon Prime in Auftrag gegeben und nicht in Auftrag gegeben, haben das da online gestellt und haben dann die Leute das gucken lassen und dann konntest du abstimmen und konntest sagen, welche Serie findest du denn am besten? Mhm. Und die praktisch die höchsten Zustimmung hatte, die haben dann praktisch das Go bekommen, das grüne Licht und sind dann produziert worden. Und da war eben das Man in the High Castle, war glaube ich das, was am meisten Stimmen bekommen hat. Fand ich ganz gut. Hatte ich mir noch ein bisschen mehr versprochen, aber so in Summe ganz gute Serie. Jetzt eine Frage zu The Walking Dead. Weil jetzt, ich wollte gerade fragen, habt ihr geschaut für The Walking Dead, also das Spin-off? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich die erste Staffel geschaut, fand ich ganz gut. Läuft jetzt gerade die zweite Staffel, jeden Montag neue Folge bei Amazon Prime. Ist aber eigentlich ja AMC. Ist praktisch der Spin-off und zwar spielt es praktisch direkt nach dem Ausbruch. Und du siehst praktisch, wie so, also spielt eine, siehst du so mehrere Charaktere, aber unter anderem eine Familie, Los Angeles und so weiter. Was dann halt passiert, als dieser Ausbruch passiert, wohingegen ja in der Hauptserie wacht ja der Hauptcharakter bei Walking Dead, wie heißt der nochmal, der, komm jetzt gar nicht drauf, der Sheriff, auf. Der Sheriff, hier. Und ist, weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Auf jeden Fall kann man gucken, finde ich ganz gut. Aber jetzt die Frage, guckst du aktuell die aktuelle Staffel Walking Dead? Nee. Wie weit bist du mit Walking Dead? Hast du? Ich hab's nicht stringent verfolgt und Rick Grimes, genau. Ich fand's einfach immer nur viel zu deprimierend und zu ätzend. Und mir fehlt da, weiß ich nicht, ich bin halt in einer Zombie-Generation aufgewachsen, die war halt noch vor dem Hype. Ja, die ist halt vor dem Hype gewesen und da war das Genre einfach ein bisschen anders. Ja. Es war halt einfach ein bisschen, es war auch ätzend, aber es war immer ein bisschen schmunzelig, es war immer ein bisschen was zum Lachen dabei, es war immer ein bisschen skurril. Einfach. Ja, so B-Movie halt. Ja, so ein bisschen trashig, einfach ein bisschen, da sind halt Sachen abgegangen, die dich halt einfach mal kurzzeitig auch mal wieder grinsen haben lassen und das fehlt mir da so total, weil da sind die Menschen einfach gegeneinander, zueinander einfach sowas von dermaßen übel und das ist auch so der Punkt. Also ich habe die. Außerdem technisch allein finde ich es einfach miserabel. Weil das stört mich gar nicht so. Also ich bin ja irgendwie zu The Walking Dead irgendwann mal gekommen. Da habe ich mal. Aus Langeweile. Ja, ganz ehrlich, aus Langeweile. Sonntags mal irgendwie noch in Limburg gewohnt, nichts zu tun gehabt. So gesagt, ja, was machst du heute? Scheiß Wetter draußen. Ja gut, fängst du mal an hier. Ich glaube damals noch, wer ist denn nicht? Netflix, nicht Amazon Prime, wie ist denn das andere Ding? Gibt es denn noch nicht Maxdome? Wie heißt denn die andere Serie? Ich komme jetzt nicht drauf. Der andere Dienst. Egal. Auf jeden Fall. MyVideo. Nee, nicht MyVideo. Ach, was weiß ich. Nur noch Maxdome, glaube ich. Nee, es gibt ja noch so einen anderen. Watch Ever. Das angefangen zu gucken und dann alle irgendwie die ersten 4 Staffeln oder 3 Staffeln durchgezogen und fand es, war irgendwie angefixt, hab's voll geguckt. Die erste Staffel super, zweite Staffel und dann nicht mehr so losgelassen und dann. Auf alles geschaut und ich glaube, jetzt aktuell läuft die 6. Staffel. Und da habe ich auch noch die ersten Folgen geschaut und dann hatte ich jetzt so die letzten Monate so viel um die Ohren und irgendwie auch am Wochenende was Besseres zu tun, als irgendwie mich da hinzusetzen und Serien zu gucken. Und deshalb ist bei mir so das ganze Thema Serien gucken total eingeschlafen. Das Einzige, was ich halt immer noch gucke, ist halt jetzt Game of Thrones und wollte eigentlich wieder mal die Folgen von The Walking Dead nachschauen. Aber dann habe ich jetzt immer wieder mal so in einschlägigen amerikanischen Newsblogs, habe ich immer nur so die Überschriften gesehen, Walking Dead wird immer beschissener und diese Woche haben sie es wieder total übertrieben und totaler Kack und so. Und ich habe richtig Angst davor, die weiteren Folgen zu gucken, weil ich gedacht habe, vielleicht verkackst du dir das total. Dann machst du es dir mies irgendwie. Naja, also ich meine, letzten Endes machen die halt dieses typische Jumping the Shark Ding, ja. Die haben einfach ein Problem, dass die nicht aus dieser Story rauskommen. Ja? Also aus ja, aber die genau Story, die Story ist ja eigentlich, basiert ja immer alles noch auf den Comicbüchern und die ganze Story gibt es ja schon. Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie für 200.000 Jugendliche ein Comicbuch malst. Ja, das sind keine Jugendlichen, also es sind Erwachsene, die das lesen. Ja, gut. Egal. Wenn du dann also für 100.000 Erwachsene ein Comicbuch malst und dann eine kleine Auflage hast oder ob du halt irgendwie mit. Nee, ich will jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen. Von Fernsehserie oder von Netflix. Nee, AMC ist das auch, ne? AMC, ja. Ja, also von Fernsehserie irgendwie produzierst. Ja. Meines Erachtens. Vergessen einfach die Produzenten von solchen Serien, dass sie da auch irgendwie wieder rauskommen müssen, weil die Menschen es einfach gewohnt sind, dass es in irgendeiner Art und Weise eine runde Sache wird. Ja. Mhm. Ich sag nicht, dass da immer ein Happy End rauskommen muss, aber irgendwie sind wir es dann doch gewohnt, dass die Geschichten, die wir halt bisher in unserem Leben so gehört haben, dass die sich in irgendeiner Art und Weise auflösen. Aber das kann halt The Walking Dead nicht, ja. Wie soll sich das auflösen? Ja. Außer alle sind tot. Alle sind tot. Ja. Ja? Alle sind Zombie. Oder halt so ein total cheesy, wir kommen doch noch irgendwie mal ans Ende. Ja, ja, ja, aber das ist doch, also das ist jetzt story-unabhängig. Meiner Meinung nach haben alle erfolgreichen Fernsehsendungen das Problem allein, weil die Produktion immer weitermachen will, weil es halt erfolgreich ist. Und deswegen wird es von genau, Staffel zu Staffel genau, meistens richtig, schlechter, genau, ja, weil du dir denkst, in den ersten 2, 3 Staffeln könnte es noch irgendwie ein gutes Ende geben, denkst du dir immer. Drum jetzt, wenn ihr ja aufhört, dann wäre es perfekt. Aber sie machen weiter, noch eine, noch eine, noch eine, und sie versuchen sich irgendwelche komischen Storys aus den Fingern zu saugen, die vom Anfang sind, irgendwie im Sand verlaufen und so. Es plätschert vor sich hin. Drum bin ich ja einfach, das finde ich einfach bescheuert. Drum bin ich einfach großer Bewunderer von diesem Breaking Bad Ding. Ja? Mhm. Wo einfach von vornherein klar war, wir machen, ich glaube, 6 Staffeln. Das Ding ist von vorne bis hinten geplottet gewesen. Der Plot war ganz klar. Jede einzelne Folge war klar sozusagen, welches Puzzleteil für die Gesamtstory dann gebaut wird. Ja. Ja. Und das ist schön rund und tralala. Und da hat da nicht irgendwie ein Produzent noch jemanden irgendwie überredet und gesagt, jetzt komm, lass uns doch eine Season dranhängen. Ja? Ja, ja. Und ich finde einfach bei Walking Dead erkennt man, und übrigens auch bei House of Cards erkennt man, dass einfach nach 3 Staffeln ist es einfach raus, weil auch gerade dieses Böse, ja. Also House of Cards habe ich auch in den ersten 2 Staffeln geschaut. Hat sich einfach auserzählt irgendwann, ja. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Homeland ist auch so ein gutes Beispiel. Ja, boah, das ist schlecht, ey. Nach drei Staffeln ist wirklich, es erste ist Staffel sogar war ein Bombe. Ende. Erste Staffel war Bombe. Aber nach der 3. Staffel ist sogar ein Ende, ja. Der Typ ist tot, alles ist vorbei. Die CIA wurde quasi aufgelöst mit den alten Leuten. Warum hören die nicht auf? Ganz kurz, wir trinken warum jetzt hören die von, nicht der, auf? Von der Crew Republic des Drunken Sailor. Ist dem Jens sein Lieblings- oder war dem Jens war. Sein, Jens sein war. Lieblings- war. Wieso, was ist jetzt? Der Backbone-Splitter. Ja, den kenne ich noch nicht. Den muss ich aber nochmal hier in, den muss ich nochmal parallel trinken zu Lemke aus Berlin. 58 Ibo. Mhm. Oh ey, Erkältung ist echt scheiße. Naja, Hauptsache das Bier fließt. Ja, aber es ist lustig, jetzt wo ich den Drunken Sailor, aber wir haben auch schon zu viele unterschiedliche Biere getrunken. Das Problem ist natürlich, wenn du dann so rumtastest. Was ist das? Ja, dem fehlt halt hinten was. Ja? Der sogenannte Karl-Heinz Rumgenippe. den Drunken Sailor fehlt meines Erachtens hinten im am Gaumen ist der irgendwie so unrund. Willst doch noch was Hopfiges haben, oder wie? Nee, da fehlt kein Hopfen mehr. Nicht mehr. Da ist, weiß ich nicht, irgendwie so, so Würze fehlt ihm noch hinten raus. Aber das Backbone-Splitter ist einfach überragend gut, ja. Mhm. Müssen wir jetzt mal demnächst hier nochmal im Podcast verkosten. Aber ja, ich gebe dir recht oder gebe euch recht, das Problem ist wirklich, dass die Serien dann so totgeritten werden. Für mich auch ein Beispiel für eine super Serie, die dann auch irgendwann einfach Schluss gemacht hat. Ist jetzt auch schon uralt, aber Dallas. Nee, 6 Feet Under. Kennt ihr? Nee, hab ich nicht. Die Bestatter-Serie, super. Ja. Eine der besten Serienfinales, die ich jemals gesehen habe, ja. Mhm. Und wo ich auch sagen muss, so im Nachgang finde ich eigentlich kontinuierlich auf relativ hohem Niveau in den 10 Staffeln Friends. Das finde ich, kann man nicht in die. Also das, ja, ist halt kein Drama, das ist halt mich Comedy. Ein ganz, ganz anderes Thema. Sitcom. Ja, aber zum Beispiel. Ist eine Sitcom, aber zum Beispiel Big Bang Theory habe ich seit Jahren nicht mehr geguckt. Hat sich, und, ja, aber. Und Friends ist einfach erste Staffel geil, zweite Staffel geil, dritte Staffel geil, vierte Staffel geil, fünfte, bis zur 10. Staffel. Ja, komm, du bist doch ein Friends-Fanboy. Ja, ich aber Jennifer Aniston-Fanboy, ja. Friends lebt schon ein bisschen von der Situationskomik, die immer innerhalb der. Ja, das waren einfach geile Charaktere und einfach lustig, ja. Ja, und irgendwie bei Big alles Bang. Proof. Die haben sich halt, du merkst halt irgendwie so, die erste Staffel ist halt noch voll irgendwie auf so eine Nerd-Zielgruppe ausgerichtet. Und mit zunehmendem Erfolg rutscht es halt sehr in eine Scrubs-Nummer ab. So, das ist halt jeder zwischen 14, männlich, Scrubs. Weiblich und ich nie, 29. Ich eine Folge von Scrubs gesehen. Ist. Ja, wirklich der Oberhammer gewesen, aber es hat für mich also fast schon die Abgründe von Lost, ja. Hab ich auch nicht die geguckt. Letzte Staffel Scrubs. Hab ich auch nie geschaut. Die gehört einfach verboten. Die gehört einfach verboten. Also ganz ehrlich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde das machen und würde dem Zach Braff sagen, sag mal, hast du eigentlich einen am an der Birne. Dann kann ich nicht von heute auf morgen ist das komplette Scrub-Setting, ändert sich das und aus diesem normalen irgendwie wir Assistenzärzte machen irgendwie ein bisschen Halligalli und rum und erleben so ein lustiges Miteinander, ja, sind sie dann plötzlich irgendwie so ein Ausbildungskrankenhaus und versuchen dann eine neue Generation an Aushilfsärzten ranzu. Ich habe das mal gelesen, das war die Idee der Produzenten, die Staffel unabhängig von den Schauspielern zu machen. Was natürlich nicht funktionieren kann. Das geht halt einfach nicht nach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Staffeln Scrubs es gibt. 10 wahrscheinlich. Und du kannst halt Friends nicht ohne Jennifer Aniston und Chandler Bing und Butter Bing. You should meet my uncle. Butter Bing. Ey, allein in Friends, da sind so viele geile Sprüche drin. Aber ist auch lustig. Joey doesn't share food. Der Friends-Cast, da gibt es auch nur zwei, die danach schlechte Filme gemacht haben. Der Rest ist irgendwie so raus gewesen. Naja, David Schwimmer ist halt als Regisseur im Theater relativ erfolgreich. Die Jennifer Aniston ist ja... Die hat halt schlechte Filme gemacht. Ja, die hat auch ein paar gute Filme gemacht. Echt? Ja. Die hat doch immer nur so Schmonzetten gemacht. Jetzt der neue Cake ist auch ganz gut. Der Matt LeBlanc, der hat ja noch seine eigene Serie. Wo Joey. Ja, die hat nicht funktioniert. Ja, Joey, aber jetzt die aktuelle, die heißt, wie heißt die denn? Gib mal gerade ein. Was ist sie denn? Gib mal einen Matt LeBlanc, bitte. Der macht jetzt übrigens, ist Nachfolger bei, moderiert jetzt Top Gear auch. Und der was? Heißt, der? Ja, und mit anderen noch, das sind jetzt mehrere. Aber wie passt das denn? Das ist doch nicht so. Nee, der ist so ein Auto. Oh Gott, ist ja alt geworden. Ja, Metal of Love, wie heißt die Serie, wo er spielt? Das hat er auch einen Emmy für bekommen. Müssen das nicht Briten sein? So, guck mal, gerade. Guck mal. Wie heißt Episodes. Was? Episodes, genau. Der Spieler sich selbst. Finde ich total geil. Spieler sich selbst als Metal of Love. So, der Chandler Bing. Ja, der hat auch Schmonzetten gemacht. Der war ja auch schwer auf Koks und allem. So, die Courtney Cox hat noch ein paar erfolgreiche Serien gemacht. Und naja, die hat hier die Reporterin bei Scream gespielt. Ja, das war ja noch während der Friends-Zeit. Danach hat die noch ein paar andere Serien gemacht. Und die Phoebe Buffay, die hat auch nicht mehr so viel gemacht. Also eigentlich, ja, ging schon. Ne? Ja, also, ja. Also, ja. Sie hatten es auf jeden Fall auch nicht mehr nötig, danach wirklich zu arbeiten. Wenn du pro Folge 1 Million bekommst und das schon vor 15 wahrscheinlich Jahren. Wahrscheinlich mehr. Nee, 1 Million waren es nur. 1,3 Millionen pro Mitglied pro Folge. Ja. Was hat der dämliche Typ für eine Folge? Ja, 20 Millionen? Oder? Nee, für eine Staffel, ja, vielleicht. Nee, ich glaube, das war richtig viel. Der hat sich auch... Der hat richtig viel gekriegt. Ja, aber ich glaube mehr nicht, ja. Sollen wir mal kurz über den US-Wahlkampf sprechen, wenn wir gerade von Vollidioten sprechen? Oh ja, da kann ich bestimmt dazu beitragen. Ich bin da ja tief drin. Ja, wahrscheinlich tiefer als ich. Ich bin da nicht drin. Ich habe jetzt nur mitbekommen, also Trump ist jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, oder? Ja. Heißt. Aber ganz ehrlich, ich habe schon mal gesagt, ja. Für mich ist der Trump das geringste Übel. Das geringste Übel der Demokratie. Der Republikaner. Ja. Und ehrlich gesagt, im Vergleich zu Hillary finde ich den jetzt nicht deutlich freakiger. Aber hat der bei den Republikanern irgendwie Rückendeckung? Man muss ja sagen, dass sozusagen das, was wir unter Partei verstehen, ja, also eine CDU oder eine SPD oder so, so sind die ja in den USA nicht organisiert. Ja. Ja, also da gibt es diese Hierarchien zum Beispiel nicht, sondern da ist es wirklich noch dieses klassische, du hast irgendwie Geld oder bist irgendwie jemand, der bekannt ist irgendwie in deinem Viertel und versuchst dann sich sozusagen über deine Bekanntheit oder über dein Geld bekannt zu machen und dann irgendwie dich langsam hochzuarbeiten und dann kriegst du irgendwie mal, bist du irgendwie in deinem State, wirst du mal gewählt und dann wirst du vielleicht Governor oder irgendwie die Partei sagt dann hier, du bist doch irgendwie so erfolgreich bei dir in der Stadt und hast jetzt irgendwie die Demokraten seit 30 Jahren gibt es hier schon einen demokratischen Mayor und jetzt ist plötzlich ein Republikaner und hast du nicht Bock irgendwie bei uns irgendwie als Haus, als Kandidat fürs Haus irgendwie zu kandidieren. Mhm. Aber da gibt es halt nicht diese klassischen Strukturen wie hier in Deutschland, wo du irgendwie 5 Jahre lang irgendwie auf regionaler Ebene erstmal Plakate kleben musst, nee, das ist klar, und dich hocharbeiten musst. Aber ja, wenn es dann darum geht, dass es wirklich zu einer Regierung kommen würde, dann gehe ich ja davon aus, es ist so ein bisschen wie bei House of Cards, dass du natürlich schon eine Community brauchst, die bei dir. Ja, das ist ja bei der Präsidentschaftswahl eben nicht so. Nee, bei der Präsidentschaftswahl nicht, aber wenn es dann, deswegen frage ich ja, hat der, ich dachte immer, dass der bei den Republikanern nicht angesehen ist. Selbst wenn er gewählt werden würde, was die selber nicht mal wollen, hätte er dann als Präsident nur Probleme, weil die meisten Leute ihn boykottieren. Oder halt zumindest nicht unbedingt. Na, das ist ja anders als in Deutschland. Also in den USA ist es ja so, dass sozusagen du hast ja, also dieses Präsidialsystem sagt ja im Grunde genommen, dass der Präsident die Verwaltung stellt. Ja, also der Präsident ist sozusagen sowas ähnliches wie ein Bürgermeister für die gesamte USA, und dementsprechend wählt der Präsident auch seine Minister aus. Ja, aber da braucht er halt welche, die ihm halt auch. Die kann er aber unabhängig von der Partei wählen. Okay. Die Partei wiederum ist verantwortlich für die Gesetzgebung. Mhm. Ja, also für dieses Zweikammersystem, mhm, eben einmal im Senat und einmal im Abgeordnetenhaus. Das ist sozusagen da, wo die Parteien letzten Endes ihre Standbeine haben. Mhm. Mhm. Aber in der Administration, wo Head of Administration der Präsident ist. Da sitzt er. Und was ist der Präsident noch? Der ist nämlich wie nennt sich das, Commander in Chief, ja, also sozusagen Oberbefehlshaber. Was anderes ist der nicht. Der ja, ist klar, nicht sozusagen der Verantwortliche für die Gesetzgebung. Ja, ist nicht in der Legislative. Aber das ist doch ein Problem eigentlich für ihn, wenn ihn quasi. Ja, er kann da boykottiert werden halt. Ja. Richtig, das ist genau. Ja, das Problem, also, was klar, genau, er hat. Naja, Obama hat nicht das Problem, dass er, also ja, Obama doch, hat nicht das Problem, was ein Trump vielleicht hätte, dass ein Trump von den Republikanern nicht anerkannt werden würde. Nee, Obama wurde von den Republikanern als praktisch klar, aber Mitglied das ist der ja, Demokraten, ja, ja, also von genau, der Opposition. Das ist ja normal. Ja, ja, ja, ja. Okay, Trump hätte halt vielleicht noch das Problem, dass die Republikaner halt sagen, du magst doch unser Präsident sein, ja, aber die Legislative, die definieren wir. Das machen wir. Ja. Und wenn du uns irgendwie Steine in den Weg legst, legen wir dir Steine in den Weg. Mhm. Und dann hat er sozusagen seine Gegner sowohl bei den Demokraten, ja, als auch bei den Republikanern. Genau. Klar, natürlich, das wäre ein Problem für ihn. Aber ich meine, letzten Endes sprechen wir hier gerade wirklich von dem Präsidentschaftswahlkampf erstmal. Ja, und ja, da, glaube ich, passiert jetzt tatsächlich nichts mehr. Und glaubst du denn, dass Trump eine realistische Chance hat, gegen die Clinton zu gewinnen? Ich glaube, der macht die platt. Echt? Ich habe irgendwo mal gelesen, als das losging alles, ja, habe ich irgendwo gelesen, wenn Trump wirklich für die Republikaner in die Kandidatur gehen würde, hätte er definitiv keine Chance, das weil die meisten, selbst Republikaner, würden dann Clinton wählen, weil sie ihn nicht wollen. So habe ich es zumindest mal, ja, aber das würde ja dagegen Kommentaren sprechen, warum kriegt gelegt er jetzt seine... Also, warum kriegt er jetzt so viele Zustimmung? Also, wenn die Republikaner ihn dann auch nicht wählen, dann dürfte ja... Naja, zumindest halt, also die Republikaner, die ihn halt nicht gewählt haben, die würden dann definitiv auch nicht für Republikaner stimmen, also für ihn, mhm, sondern dann zu Clinton wechseln. Ja, es gibt tatsächlich so Polls, die vorhersagen, dass Trump gegen jeden demokratischen Kandidaten verlieren würde. Ja. Ich glaube, bei Hillary war das noch ziemlich knapp und gegen Sanders hätte er wohl keine Chance. Ich glaube aber ehrlich gesagt, nachdem wie Trump, was der für eine Performance geliefert hat, schon in diesem Vorwahlkampf, dass wenn der sich da mal wirklich in diesen Präsidentschaftswahlkampf, mhm, richtig auf jemanden konzentrieren kann, ja, mhm, dann macht er die platt. Da weiß die nicht mehr, wo links, rechts, oben und unten ist. Ja, das schon, aber im Endeffekt ist halt immer, was, wie wird da ja, aber wie gesagt, ich habe mich da nicht so intensiv mit beschäftigt, aber also was meinst du damit, der macht der die stellt platt? Also der Trump schafft es einfach, Der ist ein Showman. Die Leute schon, ja, ja, wie Idioten aussehen zu lassen. Ja? Das kann er schon. Das kann er. Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie Dieter Bohlen, ja, ja, wenn genau. Der irgendwie hier bei... Ja, das Celebrity Apprentice, ja, ja. Genau, ja. Also das ist wirklich so, der stellt sich da vorne hin. Jeder weiß eigentlich, dass der nichts drauf hat. Ja, aber, ja? Aber der hat einfach ein... Ist rhetorisch gut, oder? Der hat das einfach, genau, der hat das einfach drauf, zur richtigen Zeit den richtigen Spruch zu bringen, ja, aber ganz und ehrlich, die anderen Leute einfach nur aussehen zu lassen, als wenn denen gerade die Hose runtergeht. Ja, aber das ist doch, kein, also als, okay, das ist ja alles lustig und bei Deutschland sucht den Superstar mag es Leute geben, die das toll finden, ja, aber das ist doch für mich kein Kriterium. Also ich wähle doch nicht jemand in irgendein verantwortliches Amt, weil er andere Leute doof aussehen lassen kann. Oder? Also oder täusche ich mich da jetzt? Nee, das ja, aber Amerika funktioniert da schon leider ein bisschen anders. Das Problem, was ich aber an der ganzen Sache schon sehe, ist aber auch die außenpolitische Wahrnehmung, wenn der wirklich gewählt werden würde. Was ist für ein Licht überhaupt da das ganze System? Aber ganz ehrlich, da muss ich dem Jens recht geben. Ich glaube, dass halt Trump ja eigentlich sagt, so für das, also er will sich eigentlich da überhaupt nicht, er will eigentlich sich wieder auf die Innenpolitik konzentrieren. Er sagt, er will, dass es Amerika besser geht. Und er will da überhaupt nicht mehr jetzt da groß im Mittleren Osten mitmischen. Nee, das ist ja wurscht. Und das sagt ist einfach, klar. Hey, nee, halt. Aber die Wahrnehmung, also die außenpolitische Wahrnehmung, das bedeutet, wie nimmt die Welt Amerika wahr? Wenn ja? Da so ein Clown in Anführungszeichen. Genau, genau. Also das ist doch eigentlich eher was Rufschädigung oder was, sowas, wie man. Was, weil klar, das, was innerhalb des Landes abläuft, wenn der gewählt wird, amerikanisch gesehen ist ja erstmal wurscht, aber Amerikaner machen die sich denn keine Gedanken. Wie sehen wir eigentlich im Ausland aus, wenn so ein Mensch gewählt wird? Das ist scheißegal. Das ist denen vollkommen wurscht. Ja. Das. Die haben doch so eine Mir-San-Mir-Mentalität. Ja gut, aber ich glaube schon, dass es außenpolitische Wirksamkeit hat. Also ich glaube schon, dass halt viele Länder oder Bevölkerung schon ein bisschen. Ja, ich glaube, das Problem wird dann eher so sein, dass sich viele Sorgen machen, okay, mit so jemand an dem roten Knopf, okay. Ich habe mal eine Frage an euch. Ja. Woher nehmt ihr eigentlich diese also warum sagt ihr so jemand? Was ist an diesem Trump denn so herausstechend, dass man den sozusagen in eine Kategorie von, also ich verstehe immer nicht. Die Kategorie heißt für mich normal. Der ist halt ein Entertainer, aber ja, der hat. Aber das ist für mich keine Politik. Ein Politiker ist doch eigentlich. Ja, aber das ist doch wie ein Lehrberuf. Das geht einfach überhaupt nicht. Politik ist doch meiner Meinung nach wie ein Lehrberuf. Ja, okay. Wenn du das ist doch, ich meine, ich verlange doch auch nicht von irgendjemandem, der noch nie in der Politik gewesen ist, ein Ministerium zu führen und das zu können. Das verlange ich nicht. Aber jemand, der da drin aufgewachsen ist, ja, der drin schon immer gearbeitet hat, dann weiß der zumindest, wie das ganze Zeug läuft und macht da. Vielleicht, also ist da, USA war schon immer anders, ja, das ist klar, weil halt diese ganzen Kandidaturen anders ablaufen. Aber jetzt lass uns das doch mal auf deutsche Verhältnisse runterbrechen, ja. So, und zwar losgelöst von Parteien, ja. Angela Merkel hat noch nie einen ehrbaren Beruf ausgeübt, außer Politiker zu sein. Ja, gut, die ist, war Wissenschaftlerin. Mitarbeiterin, ja. Ja, wenn du halt mal, wie jeder im Studium mal Wissenschaftler ganz war, kurz wenn er noch einen Abschluss gemacht hat. Zwischen Info, wir trinken jetzt das nächste Bier. Wir trinken jetzt von der Riegle Brauerei. Da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, Jens. Jetzt kommen die echten Biere. Jetzt kommen die echten Biere. Das Amaris 50. Also auch ein Ale mit 50 Bittereinheiten. Wie heißt Feinherbe? Nein. Ist das 50 für die Ibus? Ja, 50 für die Ibus. Bist du dieses sicher? Bier verdankt seine 50 geschmacksvollen Bittereinheiten einer raffinierten Kombination der 4 Aromahopfen. Feinherbe Vorfreude, mein Lieber. Vorfreude auf was? So. Auf den besseren Bier. Zeiten. Auf noch ein Bier oder was? Ja, ich finde das immer so ein bisschen bescheiden. Das ist wie, als würde ich, sagen wir mal, Siemens bräuchte mal wieder einen neuen Vorstand, ja? Und es geht nicht darum, dass gesucht wird, wer es kann, sondern ich persönlich stelle mich jetzt zur Kandidatur, weil ich genügend Geld habe und erzähle jedem, solange alle anderen sind Idioten, und dann darf ich das machen. Nein, das macht doch, also doch. Nee, weißt du, jetzt, also so ganz, weißt du, was für mich, also weißt du, was für mich das Thema ist, warum du sagst, warum ich sage, ja, so eine. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich zumindest so im Wahlkampf nie mitbekommen, einfach diese Diskussion, die da zwischen denen abgehen. Also dass er sagt, ja, hier, der alle Lügner und ist halt, ja, der hat ja eh einen kleinen Penis ungefähr so und ich habe ganz große Hände und da braucht, also weißt du, das bewegt sich einfach auf so einem Niveau. Ja, aber wo ich denke, und da weiß ich jetzt halt nicht, war das, als Obama das letzte Mal um die Präsidentschaft sich bemüht hat, auch so? Keine Ahnung, habe ich mich jetzt damit beschäftigt. Das nimmt halt Züge an. Das ist halt, das hat halt für mich irgendwie, das verliert jede Seriosität. Ob jetzt unsere deutsche Politik immer seriös ist, ist was anderes. Nein, aber, also, ja, aber, da gebe ich dir recht, das sind so Sachen, wo ich sage, pff, was hat denn das jetzt, also, aber, was sind das für Diskussionen? Ja, aber du darfst ja nicht, also ich kann das nachvollziehen, ja. Da fehlt die Seriosität. Nur kommt schon, ein bisschen Expertise muss man schon auch haben. Und was hat der Typ für Expertisen? Ja gut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du dir die USA anschauen. Guck mal, da ist Ronald Reagan auch, der ehemalige Schauspieler. Ist aber auch, das ist ja dasselbe Negativbeispiel und man müsste ja aus der Geschichte lernen können. Jo, aber was hast du denn für Positivbeispiele? Ja. Also mal ganz ehrlich, ja, also so George Bush Vollpfosten wie George Bush oder sein Vater. Also, Entschuldigung. Ja. Und ehrlich gesagt, auch ein Obama hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Zumindest ja, von außen gesehen. Ja. Ich will dem nicht absprechen, dass er ein intelligenter Mensch ist, aber nee. Ich meine, letzten Endes bleibt da nicht bei mir zumindest nicht viel Positives hängen. Ja. Fortschritt, außer, dass er halt ein cooler Typ ist. Ja, viel ja. Fortschritt war und nicht ganz dabei. Ehrlich, wenn ich mir überlege, warum finde ich eigentlich Obama cool? Naja, weil der halt irgendwie beim Korrespondenten den Mic Drop macht. Ja. Den Mic Drop macht, ja. Also, das ist ja. Einfach eine coole Sau. Ja. Gut, okay. Und Obamacare, gut. Ja, ja, aber ich bin halt generell skeptisch und ich war auch bei Obama schon skeptisch und habe gesagt, ihr braucht da nicht so viel Illusionen haben, weil das wird sich nicht die Welt ändern, nur wenn eben, einer das genau. sagt, dass er das richtig. Möchte, dass und meine sich die Hoffnung, Welt ändert. Bei, meine Hoffnung bei so jemandem wie Trump ist, dass der so viel Populist ist, dass er das System sprengt. Das glaube ich nicht. Also das System ist größer als er. Das ist viel genau größer. Das ist genau die Frage. Auf der das Seite ist halt das, die Frage. Also ja, ich meine, gerade zeigt er eben, dass es das offensichtlich nicht ist. Ja? Nee, dass das Innerpolitische, dass vielleicht von der Bevölkerung her, dass das vielleicht irgendwas ist, aber die Bevölkerung hat wenig zu sagen. Die Machtelite funktioniert anders. Und gegen die kommt selbst er ja, nicht an. Ich weiß halt nicht. Also, ja, aber ich meine, letzten Endes muss sich die Republikanische Partei, wenn der Trump das wird und wenn er so ähnlich drauf ist, wie er sich heute präsentiert, und ich meine das im Positiven, ja, also wenn du dir dem seine, der hat ja irgendwie auf YouTube hat er ja seine Außenpolitik-Doktrin irgendwie 2 Stunden lang dargelegt und ich habe mir das mal angeschaut, beziehungsweise eine Zusammenfassung gesehen. Das ist eine total sinnvolle Sicht auf die Welt. Das ist ja auch in Ordnung. Im Grunde genommen sagt er nichts anderes als, für mich ist ganz klar, Amerika und das amerikanische Volk kommt an erster Stelle. Ja. Und ist auch in Ordnung. An erster Stelle heißt für mich, wir müssen irgendwie in Frieden leben. Das heißt, ich versuche alles, um sicherzustellen, dass möglichst viel Frieden auf der Welt herrscht. Und das heißt, wir ziehen uns aus diesem ganzen Scheiß im Nahen Osten einfach zurück und die sollen ihren Fuck selber machen. Ja. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Also, und das ist mir ehrlich gesagt 10-mal lieber als eine Hillary, ja. die dann irgendwie schreit, wir müssen Israel verteidigen gegen die bösen Araber. Ja, ja, aber entscheidend ist ja immer die Frage, die ich mir stelle, wie viel persönliche Macht hat denn dieser Präsident, wenn er dann mal gewählt ist, wirklich in dem System mit den Legislative Macht so gut wie nicht, ja, aber er ist Commander in Chief. Ja, aber wie gesagt, nein, also das ist Punkt 1. Wie viel Macht hat er wirklich, was zu ändern. Deswegen hat Obama wahrscheinlich auch relativ wenig geändert, weil er es nicht kann. Weil er es einfach nicht kann. Na, das ist halt dieses typische komm mal mit in den. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Wir haben da ein Videotape für Sie vorbereitet. Ja, ja. Und Punkt zwei ist, er hat gar nicht so viel Macht. Und zweitens, was aber der Obama überhaupt für einen großen Fortschritt gebracht hat, ist außenpolitisch. Die Sichtweise auf Amerika hat sich verbessert, weil die Leute ihn sympathisch fanden, fanden sie auch das Land wieder sympathisch und vieles, was damit zu tun. Und davor hatten sie extreme Probleme mit der Außenwahrnehmung. Ja, aber das ist den Amerikanern scheißegal. Nee, aber insgesamt hat ihnen das schon viel gebracht. Sympathie hat es ihnen gebracht. Und ja, aber was können denn sie Amerika für dafür kaufen, für Sympathie? Naja, schon einiges. Und ich glaube, dass das für, von der Außenwahrnehmung wird es ihnen definitiv schaden und sie werden dadurch wieder verlieren. Ja, aber also was verlieren? Also meinst du, das hat Einwirkung? Ansehen. Aber das hat natürlich schon, Aber meinst du, das hat wirtschaftliche Konsequenzen? Nee, wirtschaftlich weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube nicht, dass es total unwichtig ist, wie weltweite Sichtweise auf dein Land ist. Ja klar, als Amerika, als die einzig verbliebene Weltmacht, okay, aber ich glaube halt einfach, dass das irgendwie, ich glaube, das ist den Amerikanern relativ egal, ja. Ich glaube, da sind wir Deutschen viel stärker auf unser eigenes Image in der Weltgemeinschaft bedacht als der Amerikaner. Nee, der Amerikaner da sagt, hey, ich denke erstmal an mich, als zweites denke ich an mich und als drittes denke ich an mich und dann als viertes vielleicht mal an Israel, ja. So. Ja, aber wenn es ihnen egal ist, wird es. Und die da drüben in Europa, die sind mir eh schon zweimal egal, ja. Und Obama hat ihnen vielleicht relativ wenig gebracht, aber außenpolitisch hat er ihnen meiner Meinung nach schon was gebracht. Ja, ein Image, ja. Ja. So. Das aber ist doch auch was wert. Aber die für mich entscheidende Frage ist ja, was kann so ein Präsident wirklich bewegen? So. Und jetzt hast du da jemanden gehabt. Wenig, offensichtlich. Ja, genau. Jetzt hast du da jemanden gehabt wie ein Obama, dem ich jetzt mal unterstellen würde, dass er schon das, was er irgendwie machen konnte, irgendwie versucht hat. Also ich glaube nicht, dass er die, zumindest in der Anfangszeit, nicht die Hände in den Schoß gelegt hat und hat sich gedacht, wisst ihr was, ist mir alles scheißegal, ich bin jetzt Präsident. Wenn ihr nicht wollt, dann Pech gehabt, ja. Sondern der wirklich da gekämpft hat und versucht hat, Dinge zu bewegen und aber mit vielen Sachen kläglich gescheitert ist. Ja, so. Und er hatte vielleicht noch in Teilen noch seine eigene Partei als Rückendeckung und als Unterstützung, aber auch nur in Teilen. Okay. So. Und dann, von daher relativiert sich das halt einfach für mich, selbst wenn jetzt so ein Trump an die Macht kommt, was hat es für Auswirkungen? Er hat relativ wenig Macht. Er hat eigentlich, was kann er groß machen? Deswegen er, wie er jetzt sagt, er ist Commander in Chief. Außenwirksam. Klar, wenn er jetzt einen Krieg anfangen will, kann er das. Er könnte ihn auch beenden, aber... Ja, aber das finde ich ja dann auch, da bin ich ja bei einem Jens, das finde ich ja dann wieder sympathisch an ihm, dass er halt sagt, okay, eigentlich... Aber das sagt er ja, wie Obama auch gesagt hat, er schließt Guantanamo Bay, hat er aber nicht gemacht. Ja, wenn jetzt Trump sagt, er zieht sich aus Krisenhärten zurück, dann ist er an der Macht, ist dann die Frage, kommt Lockheed und diverse andere Firmen und sagen ihm, Alter, wenn du das machst, dann hast du ein Problem. Und dann sagt er, alles klar, dann lassen wir es sein, dann machen wir es eben nicht. Ja, klar. Naja, wobei, also Obama ging ja nicht in den Wahlkampf und hat gesagt, ich zerstöre das Establishment. Und das macht Trump schon. Ja? Trump verkauft sich ja selber als, ich komme nicht aus diesem Washington-Sumpf. Das wird er nicht machen können. Ich habe das alles nicht nötig, weil ich bin ja hier so der Dicke. Ja? Ich bin ja Milliardär. Ich hab's ja, genau. Ich bin ja Milliardär. Ich will nicht sagen, dass er das dann wirklich so durchzieht, aber ich glaube schon, dass die Hoffnung, die Leute damit verbinden, das ist das, was viele Leute darauf letzten Endes irgendwie abstellt. Ja, aber ich meine, die Bushs hatten genauso viel Geld und ich glaube, die Bushs hatten sogar deutlich mehr Geld als er. Und insofern, ich glaube nicht, dass das Geld ausreicht, um dich nicht erpressbar zu machen. Ich glaube das persönlich auch nicht, aber das ist halt letzten Endes seine Story, ja. Ja, ich glaube nicht mal, dass er nicht erpressbar hin und her, ich glaube, das ist er gar nicht, sondern die Leute werden ihm einfach einen Stinkefinger zeigen und sagen, Junge, so läuft's nicht. Wie der Jens eben schon sagt, hier guck dir das Videotape an und dann weißt du mal, wer hier das sagen hat. Aber das meine ich ja damit. Ja. Er hat da keine Chance, weil halt im Endeffekt andere Leute dann entscheiden. Mhm. Ja, aber das hat für mich nichts mit der Erpressbarkeit zu tun, sondern das ist einfach Machtausstreit. Naja, es ist schon erpressbar, wenn du theoretisch eine Macht ausüben könntest, sie aber dann faktisch doch nicht ausüben kannst. Ah, das ist ja fast erpressbar. Also, du kannst es zwar tun, aber eigentlich lässt dich keiner. Hm. Aber, also jetzt mal vielleicht hier eine kurze Abstimmung. Also Jens, du bist davon überzeugt, der wird der nächste Präsident der USA. Da kann man doch bestimmt auf diversen Portalen drauf wetten. Wie stehen denn die Quoten? Schau mal nach. Das würde mich schon mal interessieren. Also, man... So wie bei Leicester City jetzt. Das Problem ist ja, 1001. Ist ja, dass das geringere amerikanische Wahlrecht auch noch lebt. Ja, echt bescheuert ist, ja. Weil letzten Endes kommt es ja nur auf die Votes in diesen Swing States an. Ja? Mhm. Also letzten Endes ist irgendwie wahrscheinlich so in 40 amerikanischen Staaten ist es klar, hier gibt es eine Republikanermehrheit, da gibt es eine Demokratenmehrheit. So. Das ist irgendwie so 2020. Ja? Und dann gibt es irgendwie 10 Staaten, wo es über die Zeit immer so ein bisschen Verschiebungen gab. Aber was ich eben, nochmal drauf zurückzukommen, was ich eben gelesen habe, ist, dass in den Staaten, wo natürlich die Republikaner immer gewinnen oder gewinnen würden, würde dann es vielleicht dann doch knapper werden, wenn er Kandidat wäre. Das ist eben die Frage. Deswegen habe ich mich so schwer getan mit der Antwort. Antwort. Also normalerweise würde ich sagen, ja klar, der macht die Hillary platt. Mhm. Ja. Performance-technisch. Dadurch, dass das aber sozusagen wirklich dieses Swing-State-Votum letzten Endes entscheidend ist. Und ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Kopf habe, welches wirklich diese Swing-States sind und wie dort so ein bisschen die Bevölkerung ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel in diesen Swing-States extrem hoher Frauenanteil ist. Da hat er verloren, ja. Weiß ich nicht. Noch nicht mal das weiß ich, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn dass... Wenn da viele Mexikaner sind, dann auf jeden Fall nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird echt eine enge Sache. Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich glaube, Hillary hat so ein bisschen so strukturelle Vorteile und Trump hat Performance-Vorteile. Und die Frage ist, ob Trumps Performance so gut ist, dass er seine strukturellen Nachteile aufholen kann gegenüber Hillary. Ich meine, er tritt halt so auf, meiner Meinung nach, weil er halt... weil er nichts zu verlieren hat. Ja, erstens das und weil er das Geschäft nicht kennt. Also er weiß halt nicht. Ja, genau. Und ich meine, Hillary lebt darin schon seit immer. Seit 40 Jahren, ja. Schon immer. Und die kennt alle diese Leute, ja. Und die wird unterstützt von diesen Leuten und deswegen weiß die ganz genau, wie sie sich zu präsentieren hat. Und er kann sich halt hinstellen und einfach mal den Penis auf den Tisch legen und sagen, so schaut's aus. Ja? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das, was ihr müsst euch da nackt gemalt wurde, ist das eigentlich echt? Ey, das ist echt ist für teuer Geld über den Tisch gegangen. Das ist echt, ich meine, so ihr müsst euch wirklich mal... Ich glaube, dass es auch relativ realistisch gezeichnet wurde, dieses Bild. Mhm. Da wurde gar nicht... Es ist ja schon das ist wie bei den Simpsons. Ja. Dankeschön, dass sie meine Männlichkeit nicht, wie heißt das, nicht ins Lächerliche gezogen haben. Oh, ich dachte, das hätte ich. Das ist bei ihm auch so, bei dem Bild. Also ich finde es ja schon interessant, dass also selbst nachdem Cruz und Kasich sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir beide Hilf verzichten nix. Sozusagen auf unsere individuelle Präsidentschaftsding. Mhm. Wir wollen einfach nur in irgendeiner Art und Weise diesen das Trump verhindern. Stoppen. Ja, kann es trotzdem nicht und trotzdem gehen die halt einfach unter. Ich kann übrigens eine Website sehr empfehlen, die heißt 538. Aber ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend für das Land? Das Land schmachtet seit Obama auch schon, also auch davor, also bevor, weil Obama kam, einfach nach irgendjemandem so Messias-artig, der einfach mal alles anders macht. Ist das so? Ja, irgendwie schon. Deswegen, meiner Meinung nach, wurde ja Obama gewählt, weil er ja so war. Er hat ja einfach frischen Wind reingebracht. in die Bevölkerung. Den Geist eines neuen Lebens. Und dann war zweimal Obama da und irgendwie hat sich relativ wenig verändert und die Leute sind schon wieder frustriert. Und Hillary bringt halt die alten Kamellen, wie sie sie halt schon seit 100 Jahren kennen, von jedem normalen Präsidentschaftskandidaten. Und dann gibt's halt einen, der halt wieder so ein bisschen mehr auf die Kacke haut, wie es halt Obama gemacht hat. Nur halt noch ein bisschen polemischer. Und das kommt halt gut an wieder. Hm. Weil sie es halt unbedingt brauchen. Irgendwie will das diese Bevölkerung. Ja, aber jetzt nochmal die Frage, Jens. Wird das oder wird das nicht? Wie stehen jetzt die Quoten? Hast du jetzt mal gegoogelt? Nee, habe ich nicht. Butter bei die Fische. Auf jetzt. Ich glaube, er wird's. Ich leg mir jetzt einfach mal fest. Ich glaube, er schlägt die Hillary ganz, ganz knapp. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut, dass es eine Hillary Clinton nicht wird, weil die einfach. Ich mag die auch nicht. Also. Die stinkt nach Lulu. Nee, ganz ehrlich. Aber wie schade eigentlich, dass man halt keinen Bernie Sanders kriegen kann. Das wäre doch mal einfach wirklich eine frische, neue, ganz andere Sichtweise auf ein Land, das meint, sich seit 300 Jahren festgeschrieben zu haben. Und man muss den Stiefel durchziehen, egal ob sich die Welt verändert oder nicht. Wir bleiben immer gleich. Und wir ändern uns kein Stück. Weiß ich nicht. Ich würde das nicht so sehen, Joe. Ich glaube schon, dass die amerikanische Gesellschaft in den letzten 30 Jahren sich ganz, ganz, ganz extrem geändert hat. Und zwar insbesondere die politische Gesellschaft. Mhm. Und ehrlich gesagt ist das auch so ein bisschen mein Horrorszenario für Deutschland und Europa. Ja. Da wird einfach nicht mehr miteinander geredet. Inwiefern? Na, es gibt keinen Dialog mehr, keinen politischen Diskurs, sondern es gibt halt nur eine klare Lagerbildung. Und ja, aber war nicht, das mehr, nicht schon immer so? Nicht mehr die Bereitschaft. Nee, das war noch nicht immer so. Es gibt zum Beispiel den Begriff the Great Deal, ja, mhm. Wo man einfach als Gesellschaft gesagt hat, okay, wir haben Probleme festgestellt. Aber wir müssen jetzt zusammen. Und die müssen wir zusammen lösen. Ja, ja. Ja? Und ich glaube, dass das auch in Deutschland immer relativ The New Deal hieß das übrigens. Ich glaube, dass das auch in Deutschland lange Zeit so ein bisschen so das der gemeinsame Geist war, ja, mhm. Und auch in Europa immer so der gemeinsame Geist war, nämlich auch wenn wir irgendwie die Welt unterschiedlich sehen und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und uns unterschiedliche Sachen wichtig sind, der Kompromiss hat für uns eine zusätzliche Qualität. Also Kompromiss, bevor man dauerhaft auf irgendwie Konfrontation besteht. Na, einfach sozusagen die Erkenntnis, dass davon alle profitieren. Dass ein Kompromiss wehtut. Ja, ja? Aber dass am Ende aber des Tages besser wert ist, als Stillstand. Diesen einzugehen, ja, anstatt halt diese typische, ja, ihr habt uns aber versprochen, dass es Steuersenkungen gibt. Ja, und dann sagst du aber, ja, aber sorry, aber wir sind hier in einer Koalition mit Partei XY und da hat sich das leider in den Koalitionsverhandlungen nicht so ergeben lassen. Dafür sind wir irgendwie, keine Ahnung, im Bereich Schulfinanzierung eher in dem näher gekommen, was wir euch versprochen haben. Ja, ja, ja. Aber ihr habt uns doch gesagt, dass es eine Steuererleichterung gibt. Ja. Und diese Sichtweise der Dinge, gut, aber das glaube ich, ja, ist das in Amerika ganz, ganz, ganz extrem ausgeprägt. Politisches Dilemma, das typische. Naja, interessanterweise ist es halt, glaube ich, schon verschärft in den letzten 30, 40 Jahren. Ja. Mhm. Und zwar, glaube ich, schon im Gleichschritt auch, wie sich die Schere zwischen den gesellschaftlichen Schichten auseinandergetan hat. Mhm. Ja. Also ob du es jetzt Globalisierungsgewinner und Verlierer oder Liberalisierungsgewinner und Verlierer oder was weiß ich, gibt, irgendwie gibt es immer so eine Polarisierung. Ja. Und also das, du meinst einfach, dass es nicht mehr so viel Gemeinsamkeiten gibt, die Kompromisse zulassen. Aber war das früher wirklich anders? Ja. Und ich habe auch eine These, warum das früher vielleicht anders war. Vielleicht war das nur zu einem kurzen Zeitpunkt anders. Nee, ich bin ja schon beim Jens auch. Ich glaube, dass da früher... Dass weil einfach, es früher weil einen Mainstream gab. Ja, weil, ich, ja und früher ging es vor 100 Jahren ja. ging es doch den meisten Leuten scheiße und nur ein paar Leuten gut. Ja, aber der, nee, aber der Punkt ist doch... Also ich glaube, früher halt waren Themen in Anführungszeichen viel substanzieller, um die es, um die diskutiert wurde. Das glaube ich nicht. Ja, doch, das glaube ich schon. Also das einfach... Also ich glaube halt einfach, dass früher du Themen abstimmen musstest und da Kompromisse gefunden wurdest, die, ja, wie gesagt, substanzieller waren und die, wo es viel wichtiger war, dass es nicht zu einem Stillstand kam, sondern dass eine Entscheidung herbeigeführt wurde. Und das hat einfach, wenn du einfach Leute unter Druck setzt und einfach sagst, okay, ihr könnt jetzt hier noch diskutieren, aber wenn ihr nicht bis dahin einen Kompromiss gefunden habt, dann passiert das und das. Das führt dann einfach dazu, dass irgendwie, oder dass da eine Dringlichkeit dahinter ist, das führt einfach dazu, dass Kompromisse gefunden werden. Wenn hingegen du sagst, naja, ihr könnt jetzt hier diskutieren bis in St. Nimmerleinstag, hat jetzt auch keine großen Implikationen. Für mich ist es jetzt ein gutes Beispiel in der aktuellen Diskussion, das ganze Thema Flüchtlingskrise Türkei. Guck mal, wie auf einmal jetzt, sag ich mal in Anführungszeichen, aufgrund, weil das so eine extreme Dringlichkeit hat, da jetzt irgendwie auch zwischen den einzelnen Parteien irgendwie ein Kompromiss gefunden wird, okay, und auch in Europa, okay, wir müssen jetzt irgendwie der Türkei Pulver in den Arsch blasen, Hauptsache wir haben das Problem nicht mehr und es läuft nicht gegen die Wand. Also da, wenn irgendwie eine Dringlichkeit dahinter ist, dann ist auf einmal schnell auch ein Kompromiss gefunden. Und häufig sind aber unsere politischen Diskussionen, die Themen, die da geprägt sind, wenn es nochmal um eine Woche vertagt wird oder wenn man einfach die ganze Zeit auf Konfrontationskurs geht, hat das jetzt tut das zwar weh, aber es ist, hat nicht so den ultimativen Schmerz. Das ist so immer so ein bisschen mein Eindruck, ja, dass vieles halt einfach nicht zu einem Kompromiss kommt, weil einfach der, wenn es halt keine Lösung gibt, das jetzt auch nicht der Beinbruch ist. Das ist so mein Eindruck, ja. Ich sehe das kritischer. Also, und zwar glaube ich, dass es diese substanziellen Themen heute auch gibt. Genauso wie es die vor 30 Jahren gab und wie es die vor 130 Sicher. Jahren gab und vor 70 Jahren gab. Und ich glaube, zu jedem dieser Zeitpunkte hat man die substanziellen Themen unterschiedlich bewertet. Soll heißen... Es war einfach klar, dass man irgendwie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sich im Mainstream total klar war, was das Wichtigste ist, worauf die meisten Leute irgendwie hinaus wollen. Ja, da ja? muss erstmal jeder Nämlich was zum Fressen und zum Wiederaufbau, haben. Ja, genau. Und erstmal genau. Wohnung so, genau. und Leben ja. und so, genau. Sicherheit, ja. Wohnraum. Die Essentials, ja. Genau. Arbeitsplatz. Genau, das meine ich ja. Da ging es um Substanzielles. Ja, klar. Jetzt pass auf, aber ich bin der Meinung, dass die Sachen, die eigentlich heute Gegenstand einer Politik sein sollten, genauso substanziell sind, nur dass wir es heute nicht erkennen, dass weil die substanziell wir, sind. Dass die substanziell sind, weil wir... Wir sind halt einfach satt. Ich glaube einfach, weil sich das Niveau verschoben hat. Ich würde das nicht als satt bezeichnen. Ja, es, weil das, weißt du, das Problem das ist dann warum, für mich immer dieses, ja, dieses spätrömische Dekadenzphänomen. Ja? Nee, aber das heißt doch irgendwie, ich meine, das Beispiel, was du jetzt gerade bringst, ist ja, sagen wir mal so, relativ klar, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ging es jedem schlecht. Genau. Durch die Bank. Ja, aber auch nicht so schlecht wie zur Jahrhundertwende. Das ist richtig, aber es ging jedem irgendwie gleich schlecht. Und jeder hatte gleiche Probleme und jeder hatte irgendwie die gleiche Frustration vielleicht irgendwie. Nee, danke. Aber heutzutage hast du ja das Problem nicht. Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Reiche und Arme. Ja, natürlich. Oder? Die Quanz, Dr. Oetkers und sonst irgendwas sind natürlich trotzdem mit Plus aus dem Krieg rausgegangen, weil sie davon profitiert haben. Ja. Ist richtig, aber die haben halt die Schnauze gehalten und haben halt nicht gesagt, auch wir. Machen sie doch heute auch noch. Die Schnauze. Nur halten. Heute ja, wird klar. Politik für sie gemacht und damals halt für die Masse. Ja, nee, weil aber die Masse sich damals sozusagen als Masse verstanden hat. Ja, aber heute ist leben doch so, wir aber in einer total granularen Gesellschaft, ja, ja, wo es sozusagen dieses Massengefühl gar nicht mehr gibt. Nee, doch. Weil du noch nicht mal mehr mit deinen nächsten Peers, mit denen du zu tun hast, die gleiche Lebensrealität teilst. Aber das ist doch der Punkt, weil nämlich die Masse heutzutage zum Beispiel eher Politik für Dr. Oetker und von Klatten eher befürwortet, weil nämlich die Masse dann sagt, ach, Steuern auf Erbe finde ich nicht gut, weil das betrifft ja mich persönlich. Ja, das betrifft aber, und das Problem ist, das trifft halt ganz viele, ja. Also. Ja, nein, aber das ist doch, also du, heutzutage macht man doch eigentlich Antipolitik für sich selber, eigentlich für seine eigene Schicht. Weil man meint, mir würde es dadurch deutlich schlechter gehen. Aber worum es eigentlich geht, ist ja doch eigentlich, dass man den Leuten, denen seit Jahrhunderten in dieser Gesellschaft extrem gut und immer besser ging, man beschützt sie immer mehr und mehr, weil wir jetzt sogar sagen, obwohl wir mit denen nichts zu tun haben, dass man die weiterhin beschützen sollte, weil wir denken, wir gehören auch zu denen. Oder wir würden, uns wird es schlechter gehen, wenn wir Politik gegen die machen. Ja. Weil dann würde man uns ja auch was wegnehmen. Und deswegen glaube ich, und das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so, ja. Weil da ging es nämlich allen schlecht, außer halt den paar, denen es halt nie schlecht ging und noch nie. Ich würde das aber halt nicht an dieses Kriegsding festmachen, sondern für mich ist das eine klare Sache von sozusagen in welcher technosoziologischen Gesellschaft man sich. Ja, die Frage für mich ist ja die, also waren die Menschen nach dem, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, nach dem Zweiten Weltkrieg. Lass es doch gar nicht nach dem Zweiten Weltkrieg sein, sondern lass es doch einfach nur die 70er oder 80er Jahre waren sein. Die Menschen in der wo Zeit, es, waren wo es sozusagen waren die den Leuten nicht mehr wirklich schlecht ging. Ja, aber waren die damals politischer als heute? War die Gesellschaft politischer? Also war die politisch engagierter? Hat Nein. die sich mehr eingebracht? Doch, allein schon aus meiner Sicht bis zum gewissen Grad schon, allein schon durch die Mitgliederzahlen der Parteien. Wenn du das mal als Indiz nimmst, ja, also die Frage, ich kann dir sagen, ein dass eine ist. Mitgliederanzahl meines Erachtens überhaupt kein Indiz ist dafür, wie aktiv die Leute tatsächlich sind. Ja, weil sonst wäre die Piratenpartei heute noch die aktivste Partei in ganz Deutschland, weil die halt immer noch irgendwie brutal viele Mitglieder haben. Ja, aber das, ich finde schon ein Indiz, ob du rückläufige Zahlen hast. Also das ist schon, also wenn Leute massenhaft aus Parteien austreten und so weiter, ja, das für mich schon. Das ist halt, weil die da wegsterben. Ja, aber das heißt doch auch, dass die in den 70er Jahren, was weiß ich, guck doch mal, gib doch mal ein, CDU, die Mitgliederzahl. Naja, aber früher war das halt einfach. Aber du einfach, hast doch heute halt gesagt, viel differenziertere Realität. Und Parteien ändern sich. Deine Realität in den 70er Jahren. Ja, ja, aber, ja. Ist, aber war du das überhaupt, du hast, Themen ändern du sich, hast, Parteien mal, ändern hast sich, deine Einstellung geredet, ändert sich. Ja, aber wie, also die These, die jetzt eben so angesprochen wird, wie differenziert, also was. Also wie messen wir denn heute, ob heute die Themen genauso substanziell sind, die Themen und die Leute genauso beschäftigen wie in den 70er Jahren? An was machst du das denn fest? Also das, ja, Mitgliederzahlen ist schlecht, glaube ich. Ja, dann machen irgendwas anderes, weil das war jetzt nur eine Idee. Ja, ja, klar. Aber wie machen wir das, also wie wollen wir das messen? Ich würde unterstellen, dass heutzutage die Gesellschaft weniger politisch ist. Was willst du mit der Aussage? Nee, für mich ist die Frage, dass ich glaube halt einfach, dass heute, weil der gesellschaftliche Wohlstand, in Anführungszeichen, ist auf so einem hohen Niveau bewegt, dass vielen Leuten einfach die Politik am Arsch vorbeigeht, weil sie einfach sagen, hey, wäre jetzt halt schön, wenn gewisse Dinge anders wären, aber der Schmerz ist einfach nicht groß genug, dass sie einfach sagen, weil solange es mir gut geht, es reicht, ist okay, ist mir egal. Ist in Ordnung, ja. Dann habe ich nichts damit zu tun. Oh, jetzt hat der Jens was kaputt gemacht. Jetzt klappt es wieder. Ich glaube, es war mein Handy. Aber jetzt, egal, jetzt müssen wir mal kurz nochmal, wir trinken jetzt noch ein weiteres Bier. Wir trinken jetzt die Crew Republic den 745 Escalation. 745 ist dann 7.45 Uhr. Und da muss ich kurz den Klappentext vorlesen. Den Klappentext. Also es ist ein Double IPA. 7.45 Uhr morgens. So. Deine Freunde sind schon weg. Und nun will dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen. Weil du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Aber du willst weiter feiern. Das ist nicht mein Lifestyle. Dieses Bier widmen wir dir, der immer als Letzter nach Hause geht, während wir schon lange im Bett liegen. Vielleicht du bist der Held der Nacht. Ja, gucken wir mal. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Held der Nacht, aber. Vor 15 Jahren war ich vielleicht auch um 7.45 Uhr nochmal unterwegs. 8,3%, mein lieber Edde. Da geht was. Mhm. Fürs letzte Bier am Abend. Jetzt nach so vielen ist es aber eigentlich ganz okay. Also ich habe das auch mal gedruckt vor einem Jahr oder so. Ich fand das ziemlich eklig. Also es ist nicht meins. Aber ich habe es mir jetzt kräftiger vorgestellt, also vom Alkoholgeschmack kräftiger vorgestellt. Es ist bitter, ja. Es ist bitter, aber den Alkoholgeschmack fand ich jetzt nicht so extrem. Ich fand das, 83 Ibu. Ich fand es ziemlich leer, ehrlich gesagt. Ja. Leer? Ja. Ja. Also ich merke heute nicht so viel, aber ich finde auch, also von dem, was ich heute schmecke, ist es einfach nur in your face, kurz buff, bitter und dann war's das. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir erzeugen wollten. Was du morgens um 7.45 Uhr brauchst, einfach in your face. Ja. Ja. So, jetzt. Aber ich noch einfach das Fressbrett und dann gehst du. Und hinterher noch ein Jäger. Ja, aber ich glaube, dann speibst du echt. Also, wenn du das noch nach einer durchzeckten Nacht das und noch ein Jäger, dann ist echt, also, das packt der Magen nicht. Also nochmal Butter bei die Fische, ja? Was heißt das eigentlich so genau? Das verstehe ich bis heute nicht. Dieses was, Butter bei die Fische? Ja, also ich... Jetzt lass uns das alles nochmal ernsthaft... Ich lenke jetzt nicht ab. Keine Antwort drauf. Ich lenke jetzt nicht ab, alles klar. Wie kam man denn jetzt überhaupt da drauf? Von Trump auf einmal auf das können wir dann ja nachhören. Naja, Politik und warum... Ach, was auch immer. Nee, ich weiß gar nicht so richtig. Wir wissen es nicht. Ich hab mich das auch vorhin schon gefragt. Was diskutieren wir denn in überhaupt? In einem inneren Monolog. Ja, was diskutieren wir denn überhaupt? Ob Politik noch substanziell ist, oder was? Ob die Themen heute substanzieller sind als früher? Die politischen Themen, die uns beschäftigen. Irgendwie sowas, oder? Tja, liebe Hörer. Jetzt haben wir uns selber entzaubert, gell? Und ihr denkt euch, mein Gott, ihr Idioten, das ist gerade über 10 Minuten her, ihr scheiß Suffköppe. Na, ich habe dich gefragt, glaubst du, dass Trump Präsident wird? Ich würde ja meinen Zuhörern immer raten, mitzutrinken und mitzudiskutieren, auch wenn wir euch nicht hören. Das ist bestimmt lustiger, glaube ich, weil so ja, das ein bisschen ist ja rumgrollt und mittrinkt. Warum ich Podcasts höre? Ja, weil ich mich dadurch sozusagen alkoholisiere. Nein, nicht der Alkohol, sondern das Mitdiskutieren. Ja, ne? Genau. Also das ist wirklich so, ich denke mir immer so, nein, du Idiot, was ist das falsche Argument? Scheiß? Du widersprichst dir gerade selber. Ja, das ist immer gut, wenn man es reflektiert hören kann, ohne im Geschehen zu sein. Also ich spule mal aber nochmal zurück. Okay. Also ich bin der Meinung, dass wir heute sehr, sehr wohl substanzielle Themen haben, die zu lösen sind. Das sind substanzielle Themen, die vielleicht nicht offenbar sind. Ja, so wie, ja, wir brauchen aber irgendwie alle Leute Jobs und alle Leute ein Haus über dem Kopf oder wir müssen uns von der Herrschaft des Mannes über die Gesellschaft lösen und irgendwie Feminismus und tralala. Aber ich, letzten Endes, wenn du dir anschaust, was sind denn gerade die aktuellen Themen? Automatisierung, Wegfall von Arbeitsplätzen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meinetwegen auch dieses Thema Wohlstandswahrung in Europa. Das will ich ja gar nicht in Abrede bringen, Jens. Darum ging es mir gar nicht mit meiner Aussage. Ich will nicht sagen, dass die Themen heute nicht einen ähnlichen Stellenwert haben wie früher, von ihrer Wichtigkeit, wenn man das objektiv betrachtet, aber dass die Wahrnehmung in der Bevölkerung eine andere ist. Aber schau mal, wie viel politischer Diskurs passiert denn heute zum Beispiel auf sozialen Medien? Ja? Doch total viel. Das Problem ist nur, es ist kein Diskurs mehr. Es ist einfach jeder plappt seine Meinung raus. Sondern es ist Preaching to the Choir. Ja. Ja? Also, die Rechten die unterhalten sich nur in der Filterbubble. Richtig, genau. Das fand ich ja so erschreckend. Jetzt hier im Rahmen der Republika hat ja der Sascha Lobo mal so eine Grafik aufgelegt. Hast du auch gesehen? Ja, zu Facebook-Likes versus Twitter-Follower. Nee, Facebook-Likes, dann eine Statistik, Facebook-Likes der Parteien. Irgendwie ja, genau. Nummer 1 AfD, 200 oder ja, Freude. Da waren aber auch gleichzeitig noch der zweite Balke pro Kategorie waren noch Twitter-Follower. Ja, aber irgendwie AfD 225.000 und die nächste größere Partei war, glaube ich, die Linke, ich weiß es nicht. Ja, genau. Hatte nur noch die Hälfte und dann ist das so echt so abgesunken. Also ich glaube halt einfach, dass da... Das ist halt kein Diskurs. Genau, das meine ich. Ja? Also genau. Jeder sagt... Richtig. Aber das heißt nicht, dass die Leute unpolitisch sind. Ja, also darauf will ich hinaus. Ich weiß übrigens, wie wir auf das Thema gekommen sind. Die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft. Echt? Ja. Hab ich nicht mehr im Kopf. So war das. Ihr könnt es nachhören. Ich höre mir nie meine eigene Stimme an. Kannst du ruhig mal. Nein, nee. Gut. Das wäre, als würde man seine eigenen Dämonen rufen, heraufbeschwören. Ja, okay, also was ist jetzt die Quintessenz von dem Ganzen? Wird der Trump jetzt Präsident, ja oder nein? Das war die Frage. Nee, das hat er ja schon beantwortet. Du glaubst ja. Joe, du? Ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht. Aber ich finde... Das Schlimme einfach nur an dem Ausgang dieses ganzen Wahlkampfes oder man kann nur verlieren, weil weder der demokratische Kandidat noch der Kandidatin noch, ich habe es jetzt Englisch gesagt, Candidate. Noch der von den Republikanern ist für mich tragbar. Der eine ist es halt für die Außenwirkung nicht und der andere ist halt sowieso bescheuert. Es sind alle, also irgendwie leider. Bernie wäre es halt, gell? Ja, das wäre halt irgendwie was Neues. Das wäre halt mal anders. Es wäre halt irgendwie so war das. Das Europäischste. Ja. Das, und, was uns halt am nächsten liegt. Ja. Ja, oder zumindest sagen wir mal so: dieses Land, meiner Meinung nach, wo du mir widersprochen hast, hat sich seit 300 Jahren nicht verändert. In dem Sinne irgendwie. Und der hat halt schon eine ganz andere Sichtweise, wie man vielleicht. Strukturen, aber das Wirtschaft, hat ja Trump auch. Gesellschaft, ja, nicht wirklich. Na, der hat es halt auf eine Sichtweise, die wir irgendwie vielleicht nicht teilen, nicht so wirklich gut finden. Aber er will schon Sachen anders machen. Ja, das schon, aber Da jetzt gerade mal eine Anschlussfrage. Glaubt ihr, die Angie macht noch eine weitere Legislaturperiode? Ja. Und die wird es auch nochmal? Ja. Echt? Macht sie den Kohl? Aber mittlerweile wird die ja wirklich von jedem gehasst. Ich glaube aber, dass trotzdem die ist immer noch die... Ich glaube nicht, dass die von jedem gehasst auch nicht. Wird. Ich glaube, ich wird heute einfach von vielen Leuten runtergeschrieben. Nee, bei der Herfahrt heute habe ich in der U-Bahn einen Aufkleber mit einem Merkel-Schädel, der durchgestrichen ist, gesehen. Also sowas gab es früher nicht. Und ich weiß noch, wir haben, und wir haben uns ja schon oft über Merkel unterhalten und ich habe ja schon immer gesagt, also bevor... das ganze Flüchtlingszeug losging und alles drum und dran, als die Merkel wirklich unanfechtbar war, habe ich ja schon gesagt, ich finde deren Politik total am Arsch. Das habe ich vor Monaten schon gesagt. Bin ich vollkommen bei dir. Und aber die ganze Bevölkerung hat sie abgöttisch geliebt. Dann kam Griechenland, da fing es an zu bröckeln. Dann kam die Flüchtlingskrise, das hat ihr den absoluten Pflock ins Herz gerissen. Ja, erstmal nicht. Erstmal war. Ja, aber mittlerweile. Also und durch die Bank, durch alle Schichten, meiner Meinung nach, wird sie dafür wirklich gehasst. Glaubst du denn, dass das Thema Flüchtlinge im Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr noch Relevanz hat? Das weiß ich nicht. Ich glaube, keinster Weise. Aber momentan steckt es in den Köpfen der Menschen, weil das in den Medien halt auch noch ist. Wenn das natürlich im nächsten Jahr nicht mehr da ist, dann werden natürlich die Karten Boulevard. Neu gemischt. Ja? Also das weiß man nicht. Aber momentan, in der momentanen Situation hätte sie es wirklich schwer. Also ich glaube, die... Weil sie für ihre Politik seitens der Flüchtlinge wirklich... Wobei sie ja dabei vielen gerade, die nicht CDU-Wähler klassisch sind, ja viele Pluspunkte gesammelt hat bei der ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen. Das sind zu wenige. Und ich glaube, ich bin da bei dem Jens, die wird es noch eine weitere Legislaturperiode, würde sie gewählt werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie das überhaupt will. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich sagt, leckt mich am Arsch, mal dann Scheiß alleine. Das würde ich dir zutrauen, ja. Dass die einfach sagt, ich mach's nicht nochmal. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt kümmere ich mich um die CDU da gar nicht so viel, weil für mich sind die eh unwählbar. Ja. Haben die eigentlich momentan eine Alternative? Was wäre denn für eine... Nö, das ist ja genau der Punkt. Und ich glaube, es gibt halt auch keine adäquate Alternative bei den Grünen oder bei den Linken oder sagen wir mal, die Linke wäre nicht Merzweg. Aber bei der SPD gibt es niemanden, der ein ernsthafter Kanzlerkandidat wäre. Gabriel, der muss einfach mal weg. Ja, aber es gibt, wer denn? Ohne Scheiß. Ja, klar. Was ist denn mit der SPD los? Dass die, ich sage ja nur noch der Bingo-Bär. Also. Bingo, ja. Aber die haben doch schon immer abgekackt da irgendwie. Schon die letzten Jahre haben die immer nur Idioten. Ja, aber jetzt mal, aber die haben immer nur Idioten präsentiert. Ja, aber, echt aber traurig. Die sind da wenigstens, früher war die SPD wenigstens noch in der Lage, ihre komischen Vorsitzenden da noch ordentlich selber zu demonstrieren. Ja? Das schaffen die heute nicht mal mehr. Das traut sich wahrscheinlich keiner einfach. Ja, aber es gibt doch, ganz ehrlich, wer ist nächstes Jahr Kanzlerkandidat? Wird wieder der große Bingo-Bär sein? So, und da kommt nichts bei raus, ja? Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Steinmeier es nochmal probiert. Ja, das ist ja genauso eine Totgeburt. Mit seinen 80 Jahren oder was? So, und wahrscheinlich tun sie den Helmut Schmidt exhumieren und den auch mal schieben sie den vor. Ey, der hat's dauernd aus schon. Aus so einem Sackkarren. So. Das ist unser King. Der wird's reißen. So, aber so bei den Grünen. Kretschmer vielleicht. Aber der wird's auch nicht machen. Der wird's die das nicht Grünen werden doch keinen Kanzlerkandidaten nominieren. Ja, klar, wenn sie einen nominieren. Wir haben immer einen Spitzenkandidaten, ja. Die haben vielleicht einen Spitzenkandidaten, ja. Aber keinen Kandidaten oder das keine traurige Kandidatin ist ja, die haben ja, die haben ja momentan weniger in den Umfragen als die AfD. Also ich meine, das ist natürlich dann schon für die Grünen schon... Beatrix von Storch. For President. Also glaubt, das wäre jetzt die nächste Frage. Glaubt ihr, dass... So geil, wenn die AfD gewählt werden würde. Dass jetzt die AfD... Sehr geil. Jetzt durch den Wegfall, also das muss man mal ganz so hart so sagen, durch den Wegfall der Flüchtlingskrise, weil ist ja momentan nicht mehr so richtig existent. Glaubt ihr, dass... Ja, wer weiß. Also das Interessante ist ja, dass also das Medial ja total existent ist. Ja, ja, aber es ist ja nichts mehr da, ja. Und ich verstehe das immer nicht, ja, wie man... Aber was ist medial existent, die Flüchtlingskrise oder die AfD? Ja, diese Flüchtlingskrise und die AfD, ich verstehe das nicht. Ja, das ist genau der Punkt, also auf den ich jetzt bringt es wirklich so viele verdammte Scheiß-Klicks für Spiegel Online, wenn die nochmal so ein AfD-Pamphlet bringen? Also das ist genau, also das ist ja auch... Gibt es wirklich keine Themen, die die Leute mehr beschäftigen? Nein. Ich verstehe das nicht. Aber das ist für mich auch das Schlimme, dass praktisch so eine Scheißpartei so viel Propaganda bekommt, in Anführungszeichen, und ja, so viel Aufmerksamkeit, genau, die sie einfach nicht verdient. Aber für mich ist jetzt halt die Frage, hat die AfD, ist die von Bestand? Wenn jetzt so Themen wie Flüchtlingskrise und so weiter wegfallen. Die ist zu wenig. Gibt es die nächstes Jahr noch? Also gibt es die noch oder hat die noch? Denke ich. Ja, wird das eine wirkliche. Weiß nicht, die ist zu wenig Bestand. Fünfte Volkspartei. Nein, sechste. Nein, keine Volkspartei. Aber wird die dauerhaft in den Bundestag einziehen? Die hat. Ja. Mit momentan zweistellig oder einstellig? Ich glaube, das ist relativ egal. Ob es jetzt 8% sind oder 11%, ist doch wurscht. Aber du glaubst, dass das so die Größenordnung sein wird? Ja, nicht das, das Piratenphänomen mal hochgehypt und dann wieder weg. Nee, ich glaube, dazu ist einfach irgendwie, sind die Deutschen zu ängstlich, zu konservativ, nee, zu. Aber die haben relativ wenig Bestand, wenn sich die Themen in der Weltpolitik ein bisschen verschieben und die zwei großen Volksparteien diese Themen ein bisschen anders anpacken. Dann sofort hat diese Partei keine Daseinsberechtigung mehr. Aber wenn du dir heute zum Beispiel das ist eine reine Protest in der U-Bahn in München angeschaut hast, das ist eine Protestsache. Dann wird da irgendwie Andrea Nahles zitiert mit die SPD will der AfD die Wähler abluchsen. Thank you. What the fuck? Ja, also, Entschuldigung, wenn man sich so bescheuert verhält. Ja, das Lux ist auch albern. Aber also, wo warst du in der TZ? Nein, auf diesen Infoscreens. Aber in der hast du von N24 oder so ist das, glaube ich. Aber hast du von Frau Nahles schon jemals was anderes als was Bescheuertes mitgekriegt in den letzten Jahren? Ich Mei, die Andrea Nahles, die war ja sozusagen immer so ein bisschen auf dem linken Flügel der SPD und deswegen war die halt in diesen klassischen neoliberalen 2000er Jahren immer so, die wurde halt immer belächelt, ja. Heute belächle ich sie, weil die sich komplett gewandelt hat und irgendwie schon selber so neoliberal geworden ist. Keine Ahnung, ich meine, die... Kann ich dich ernst nehmen? Ganz ehrlich, ich kann niemanden von denen ernst nehmen. Für mich sind das alles Nulpen. Das ist ja das Traurige. Ja, egal, ob es Sigi Pop, Frank-Walter Steinmeier oder Andrea Nahles ist. Aber das ist das typische Trump-Phänomen. Das ist das typische Trump-Phänomen. Du bist halt von allen Leuten, bist du halt eigentlich angepisst, weil du kennst sie seit Jahren. Genau. Und du merkst irgendwie, bla bla bla, interessiert genau. mich alles nicht. Und dann kommt irgendwas, was dich halt irgendwie Jumpscare-mäßig flasht. Richtig, geil. Genau. Hey, der erzählt mir das, was ich hören will. Darum habe ich auch immer gesagt, wenn ich Republikaner wählen müsste, dann wäre es John Kasich und wenn ich den nicht wählen darf, wäre es ein Trump. Mhm. Ja? Und alle anderen Freaks kämen mir nicht ins Haus. Und darum würde ich auch nie auf die Idee kommen, bei den Demokraten jemand anderen zu wählen als Bernie. Mhm. Und darum würde ich auch nie in der Bundesrepublik derzeit auf die Idee kommen, so eine scheiß Volkspartei zu wählen, weil das einfach alles Nulpen sind. Ja. Ja? Das ist alles wirklich uraltes Gedankengut. Das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun, mit was die sich tagtäglich beschäftigen. Aber deswegen hat halt diese AfD halt so ein extrem starken Zuruf. Ich kann das auch. Weil die Leute genau das Gefühl haben und es gibt halt auf einmal eine Alternative, die ihnen halt irgendeine Scheiße erzählt, die sie halt hören wollen. Ich kann nachvollziehen, dass jemand sagt, da ist eine Partei, die will irgendwas aufmischen. Ja. Ja? Was ich nicht mehr nachvollziehen kann und vor allen Dingen nicht mehr tolerieren kann, ist, dass man sich dafür eine Partei wählt, die letzten Endes menschenverachtend ist. Mhm. Gut. Ja? Das ist der Punkt, klar, wo bei mir einfach der Glaube an die Leute aufhört. Ja, aber hast du schon wirklich, also das ist aber auch ein bisschen naiv zu sagen, du würdest an alle 80 Millionen Menschen glauben. Ich meine, da hast du halt alle dabei. Ja, das ist mir schon klar, ja. Also insofern, trotzdem, das geht ja nicht. Trotzdem möchte ich schon noch irgendwie gern den Anspruch formulieren, ja. Ob der jetzt realistisch ist oder nicht. Ich meine, schau dir die Weltgeschichte an, das hat noch nie funktioniert. Ich meine, ansonsten hätte kein Hitler funktioniert, ansonsten hätte kein Mussolini, da haben wir wieder Stalin, den Adolf, da haben wir noch gar nicht erwähnt. Kein Stalin hätte funktioniert, alles hätte nicht funktioniert. Wenn das so wäre, ja. Also wenn du jetzt von der Schwarmintelligenz ausgehen würdest, der Menschheit, ja, aber das funktioniert nicht. Das ist leider halt nicht der Fall. So, weil jetzt Schluss. Je mehr es werden, desto bescheuerter werden sie eher. Naja, also ich... Weil die Gesamtintelligenz dadurch schrumpft. Ich habe ja diesen beneidenswerten Vorteil, dass ich derzeit arbeite und wenn ich an einem Ort, wo ich, wenn ich montagabends aus der Arbeit rauskomme, direkt in diese AfD-Montagsdemos reinlaufe, am Odeonsplatz. Wie bitte? Wann die? Ist das immer noch jeden Montag, oder was? Jeden Montag. Ach du Scheiße. Ich glaube, 19 Uhr geht's offiziell los. Da geht da jemand hin immer noch? Ja, und in München sind das ja tatsächlich, hat sich ja die AfD schon sehr gesehen, frühzeitig mit den hier bekannten Nazi-Größen arrangiert. Ja? Also, um ehrlich zu sein, das sind wirklich durch die Bank nur Verlierer und Weirdos. Durch die Bank. Also deswegen nehme ich die hier in München auch ehrlich gesagt nicht ernst. Jetzt, wie machst du das fest an was? Also das rein optisch jetzt, oder? Ja, und die skandieren wahrscheinlich auch hier und da. Nee, es ist tatsächlich rein optisch. Also es sind wirklich so Zurückgelassene, ja. Also Leute, die dann irgendwie in einer alten Wehrmachtsuniform da rumlaufen. Ohne Witz. Oder in einer alten Marineuniform und dann sagen die, hier, ich bin der General Tralala mein Uropa war der Kammerdiener vom alten Friedrich. Ja. Das sind wie die Leute, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht offiziell. Weil genau solche Leute. Also ja. Wie heißt genau. Da gibt es ja eine richtige, da gibt es eine e.V. sogar. Die Reichsbürger. Egal. Ja, wie auch immer. Also solche Leute laufen darum. Zu einem großen Teil. Ich will nicht sagen, das sind nur solche Leute, aber sind wahrscheinlich noch und wenn es nicht solche sind, dann sind das halt irgendwelche Rentner, die halt in Altersarmut leben. So. Nee. Platt gesagt, ja. Oder einfach Leute, die sich irgendwie ihr eigenes Weltbild einfach dahingestellt haben. Mhm. Und ja, mein Gott, solche erbarmungswürdigen Gestalten. Wenn es nur solche wären, dann wäre der Zuspruch, also insgesamt halt bei den Wahlen und auch bei diesen Umfragen nicht so extrem. Wie gesagt, hier in München sehe ich, dass das meines Erachtens die politische Realität da in München ist. Nee, das sind die Aktiven, das sind nämlich zwangsläufig die Quäler. Es ist ja nicht mal die AfD, sondern es ist ja eigentlich Pegida oder Bagida oder Mygida oder ich weiß nicht, wie die offiziell firmieren. Fiki-Gida. Fiki. Weil wenn du halt siehst, dass irgendwie die CDU und die SPD um jeweils 8% schrumpfen und diese Partei auf einmal bei 16% ist, dann weißt du ja, wo diese Wähler herkommen. Die kommen von den zwei großen Volksparteien und die sind nicht irgendwie aus dem Nichts heraus gefunden. Mhm. Die sind nicht Wähler gewesen und sind auf einmal Wähler, sondern die waren früher irgendwo in der Mitte der Gesellschaft. Da haben sie sich auch irgendwie zu Hause gefühlt oder irgendwie aufgehoben gefühlt und jetzt nicht mehr. Und das ist doch eigentlich ätzend, oder? Also meiner Meinung nach ist auch die Aufgabe einer Volkspartei, sich darum zu kümmern, dass diese Leute nicht total bescheuert werden und abdriften, sondern dass man die irgendwie bei Laune hält und halt auch für irgendwie... Für mich ist das nicht nur eine Aufgabe einer Volkspartei, sondern für mich ist das eine ganz klare, also gesellschaftliche Aufgabe. Ja klar, ja? Aber ich... Dass du dich um die Verlierer kümmerst, dass das du solidarisch doch, aber bist. Ja. Aber das ist ja quasi die Aufgabe der Volkspartei, weil die ja meistens Regierungsparteien sind. Und deswegen ist es deren Aufgabe, weil sie nämlich die Gesellschaft repräsentieren und die Gesetze machen und eigentlich auch die Politik und alles lenken, was den Leuten helfen könnte. Ja. Oder halt, was diesen Leuten halt darin bestätigt, dass es gut ist, so wie es tut. Ja, aber ich meine, letzten Endes ist halt deine Forderung oder das, was du jetzt erwartest, ist halt letzten Endes eine sozialdemokratische Erwartung letzten Endes. Ja. Ja, aber ich meine... Aber die gab es ja früher. Das ist ja genau das, was du früher gesagt hast. Ja, klar, das natürlich, gab's genau. Ja, das hat auch früher funktioniert. Das hat nämlich... bei der CSU, CDU und es hat bei der SPD funktioniert. Richtig, bei beiden hat das funktioniert. Genau. Aber ich warum meine, funktioniert das jetzt nicht? Naja, weil wir halt einfach durch 25, 30 Jahre neoliberale Gehirnwäsche durch sind mittlerweile. Ja? Weil uns halt einfach seit 3 Jahrzehnten und ich würde mal sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich das auch verringert, aber ich würde sagen, von 1985 bis 2010 war das halt einfach Standardfolklore, zu sagen, Sorge für dich, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Gut, ja. So. Und einfach anzuerkennen, dass man halt nicht frei im Vakuum schwebt, sondern Teil einer das wäre geil. Gesellschaft ist. Teil einer Gesellschaft ist und davon abhängig ist, wie das eigene Standing ist und so weiter und so fort. Und dass auch einfach manchmal Schicksalsschläge passieren können und du nicht dafür verantwortlich bist, wenn du Verlierer einer Entwicklung bist oder wenn du Pech gehabt hast, ja, und man dich dann eben nicht zurücklassen sollte. Naja, wenn man das halt 25 Jahre lang nicht erkannt hat, dann kommen halt einfach plötzlich Potenzial von 50% der Wählerstimmen in so menschenverachtenden Parteien an, ja. Parteien an. Ich wollte ja eigentlich, weil wir gerade sagen, was Schicksalsschlag und so, ich wollte ja eigentlich mit euch noch über die Volksabstimmung in der Schweiz zum bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, aber ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Ich weiß nicht genau, man muss demnächst sein, aber das kriegen wir, glaube ich, heute nicht mehr hin. Die haben da jetzt echt eine Abstimmung. Mhm. Nach den so ein Volksbegehren, also die wollen jetzt. Jahren, das ist jetzt echt. Ja. 2500 Schweizer Franken pro Nase. Ja, ja. Es ist in der Schweiz ziemlich wenig. Ja, das ist nicht so viel, aber. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber die Diskussion wird, glaube ich, schwierig, jetzt üppig. Noch, die jetzt noch zu starten. Noch, ja, nee, das lassen wir. Wie begeht ihr denn morgen als Väter den Vatertag? Also ich werde morgen, weil ich endlich mal wieder Zeit habe, meinen Vater besuchen. Mhm. Und naja, meine Kinder sind noch recht klein, die kennen nichts vom Vatertag. Insofern wird er für mich persönlich sonst nicht besonders spektakulär. Hast du danach einen Tag frei? Aber war der Vatertag bei euch, bei euren Vätern jemals? Also ich weiß zum Beispiel bei mir, meiner Familie, der Muttertag war schon so ein bisschen, die hat halt vielleicht. Muttertag hat einen anderen Stellenwert. Das war halt früher ganz normal. Die Mutter war halt das Heimchen, die hat halt sich um alles gekümmert und deswegen war halt der Muttertag was Besonderes. Aber der Vatertag war nie was Besonderes. Nö, und bei uns auch nicht. So für, ne? Aber ich, du nach wie warst vor auch so. Nie der, ich ziehe mit Bollerwagen los und mache hier Halligalli. Naja, ich habe jetzt noch nicht so lange Kinder. Nee, ich meine auch schon insofern, früher. Was hat mir ja, unabhängig, ob mein Vater war oder nicht, gab es das ja früher. Nö, aber mein Vater hat es nicht gemacht und ich kenne auch keinen, der das gemacht hat, insofern. Also, im Kindergarten von meiner ältesten Tochter wurde Papa ist der Beste, ich sehe schon, gebastelt. Die hat irgendwas gemacht. Die hat aber irgendwas gebastelt, aber ich sehe es leider jetzt gerade nicht, weil sie auf der Suche war. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist. Oder? Es ist ein Gedicht. Oh, das ist doch nett. Und wir hatten, war das letztes Wochenende? Letzten Samstag hatten wir Vater-Kind-Frühstück. Und da wurde uns dann was vorgesungen und wir haben Frühstück bekommen vom Kindergarten und so. Das ist aber nett. Sozusagen im Vorgriff auf den Vatertag. Aber ich habe den ehrlich gesagt auch vorher noch nie gefeiert. Also werde auch definitiv nicht irgendwie morgen mit einem Kasten Bier und einem Bollerwagen so in den englischen Garten ziehen und dann nackig in einen Eisbach hüpfen. Schade. Wobei, ehrlich gesagt, je länger ich mich mit dem Gedanken beschäftige. Aber eigentlich ist es irgendwie, soll er wieder warm. Aber das ist auch irgendwie so eine leicht überholte Idee, finde ich. So, der Muttertag ist, die Familie sitzt zusammen und isst Kuchen und die Mutter kriegt einen Blumenstrauß und Pralinen. Ja, das, was sie sowieso immer machen muss. Ja, nämlich sich um die Familie kümmern. Und der Vater am Vatertag, der hat Familien frei und geht zum Saufen. Finde ich irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Kennst du das noch? Der Papa wird schon richten. Das kenne ich noch. Von Bayern 1 aus den 80ern. Ja. Das müsst ihr morgen hören, ne? Das hier ist die Geschichte von einem braven Mann, wann immer nur. Wie ist das denn? Peter Alexander. Ja, Peter Alexander. Ich hab's nicht heute Morgen im Radio gehört. Ich muss so lachen. Papa vor. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Also, das müssen wir morgen mal die Kids singen lassen. Hey, das ist aber ein Remake, weil ich kenne es noch aus den 80ern. Der Papa macht sonst alles, was die Mama nicht gern tut. Das kommt bestimmt auch noch. Ja. Achso, verstehe. Okay. Ja. Ja, wie auch immer. Also entspannt bei euch. Ja, also es ist ja ein Feiertag, es ist auch schön, da muss ich nicht arbeiten. Dann verbringe ich ja natürlich auch mehr Zeit mit den Kindern als sonst. Mein Vater besuche ich auch noch und das war's. Ich mache morgen was total Ekelhaftes. Was heißt ekelhaft? Wurst, Wasser trinken. Ich. Das wäre ekelhaft. Nö, finde ich jetzt nicht. Was? Na, wir haben ja donnerstags immer unsere Putzmann da. Aber es ist ja auch Feiertag. Ah ja, im Hause Fischer darf der Putzmann auch keinen Feiertag haben. Der alte Sklaventreiber. Morgen um 8. Schau mal an. Klingelt bei uns an der Tür, kommt der rück. Putzmann. Der Sklaventreiber Fischer geht dann mit seiner Familie frühstücken. Nee, der geht dann peitschen und dann sagt, ey, da hinterm Klo, da war noch nie richtig sauber. Jetzt bin ich endlich mal da. Kollege, mach das mal richtig hier. So wird sein Ablauf. Lecken. Ja. Nee, geht ganz gemütlich frühstücken. Wir gehen dann morgen früh frühstücken und ja. Jo. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich dich ja Sklaven treibe. So, nein, ist schon nur. Es war klar, dass ich war nur in dem Moment, wo ich das sage, habe ich mir gedacht, das war nur. Es war ein Eigentor. War eine Stallvorlage. Nee, ich habe ja gesagt, dass ich was Ekliges mache und damit war schon gemeint, dass ich unseren Putzmann am Feiertag arbeiten lasse, aber nein. Ist ja Freelancer. Also von daher. Der macht es wahrscheinlich freiwillig. Ja. Weil er könnte ja auch sagen, er kommt nicht. Richtig. Naja, gut, gut. Ja, machen wir dicht, oder? Würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Schön war's. Es ist auch gleich 12. Was? Schon so spät? 20 vor. Ich muss ins Bett. Himmel, Herrgott. Haben wir es aber wieder lang krachen lassen, ja? Jo. Also, nochmal einen schönen Star Wars-Tag für alle. May the Fourth be with you. May the Fourth. Nee, aber also wie gesagt, Joe, guck dir den Film an, sehr empfehlenswert. Auch nochmal beim zweiten Schauen. Ich hatte ihn ja nur einmal im Kino geschaut, jetzt nochmal auf DVD, beziehungsweise auf HD. Blu-ray? Nee, HD, iTunes, irgendwas. Guter Film. Auf dem Gameboy? Hat mir einfach Spaß gemacht. Okay. Einfach wieder schön zu sehen. Genau, also wir hören uns frühestens im Juni wieder. Ich bin ja jetzt in Fischi sozusagen in Elternzeit. Kannst ja mal, nimmst du den Zoom mit? Nee. Nein, den nehme ich nicht mit nach Amerika. Die Amerikaner machen den nur kaputt. Das ist richtig. Außerdem wirst du dann als Terrorist eingestuft, wenn du irgendwie so... Kommt ein Zoom eigentlich her? Ist das eine amerikanische Firma oder? Nö. Taiwanese. Sicherlich Asiatisch. Korea. Ja. Jo. Dann viel Spaß in den USA. Danke, danke. Und bring viel schönes Spielzeug mit. Mache ich. Tschüssikowski. Tschüssi. Auf Wiederhören.